Alerta, Alerta, Antifaschista, der Weltfrauentag oder der Frauenkampftag, wie er heißt, ja, ist hier. Ja, es geht darum, dass Frauen bzw. Feministen sagen, Frauen wären in Deutschland immer noch benachteiligt und es gäbe ziemlich viel zu tun und ziemlich wenige Leute, die da diese Missstände überhaupt kennen. Ja. Nur irgendwie scheint es so zu sein, dass der Feminismus sich immer weitere Missstände selbst überlegt, durch so Dinge wie Intersektionalismus, queere Politik und allerlei so Feinheiten, ne? Das ist halt echt lächerlich schon irgendwo, dass diese ganze Intersektionalität da ist, ne? Und somit herzlich willkommen zum Weltraumoffen Stream, zum Frauentag. Weltfrauentag. WeltfrauInnentag. Ja, Personen des weiblichen Geschlechtes. Nein, Frauen können noch Penisse haben. Frauen können noch Penisse haben, ja klar. Ich war heute halt auf so einer Demo und da habe ich auch so Kärtchen bekommen. Da werde ich mich mal im Laufe des Streams mal zu äußern. Aber was machen wir denn heute, Chris? Wir schauen uns heute primär mal wieder Bundestagsausschnitte an. Du hörst mich nicht? Ich höre dich. Ah ja, ich höre dich, ja, Entschuldigung, meine Audiogeräte sind nicht kalibriert. Okay. So. Russischer Dreck da, sicher. Ja. Läuft noch mit Kohle. Ja, aber dann erzähl doch jetzt vielleicht erstmal von deiner Demo, wo du warst, bevor wir dann mit dem richtigen Sag Sachen so anfangen. Aus wie das Bild, was wir gerade sehen auf der Demo. Ah nee, das war nicht das Bild von der Demo, wo ich war, das ist ein ganz anderes Bild, aber das ist so ein Stock-Image von so einer wütenden Feministin, das ist so wie Sand am Meer. Naja, es gab grundsätzlich so drei Kärtchen, die ich hier habe, also quasi drei Argumente und die Überschriften sind für das erste Argument, heraus zum Frauensternchen-Kampftag, das Patriarchat schafft sich nicht von selbst ab, ja. Das ist auch so ein Ding, wo vor 100 Jahren wurde das Frauenwahlrecht erkämpft. Im Grundgesetz heißt es, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber noch immer werden Frauen aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert. Frauen verdienen durchschnittlich deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Frauen werden viel öfter Opfer von sexualisierter und häuslicher Gewalt, kommen viel seltener in Führungspositionen, übernehmen noch immer den Großteil der Hausarbeit, sind im Alter häufiger von Armut betroffen und sind noch immer ständigem Sexismus ausgesetzt. So ständigem Sexismus, weißt du, jede Zelle deines Körpers ist sexistisch. So. Noch dazu droht in ganz Europa der gesellschaftliche Rollback, errungene Freiheiten wieder zu verlieren. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität oder Herkunft gleichberechtigt und frei leben können. Wir kämpfen. Es sei denn, es sind irgendwelche bösen Leute, die Lenin nicht gelesen haben. Ja, ne? Und das zweite Kärtchen, Frauen verdienen 21% weniger als Männer. Gleiche Arbeit, gleiche Kohle. So, ich dachte, wir wären für den Kohleausstieg. Durchschnittlich verdienen Männer immer noch 21% mehr als Frauen. Ja, weil sie die Arbeit machen für, okay. Das finden wir ungerecht. Der Equal Pay Day. Ja, das ist ja das, ne? Das finden wir ungerecht. Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen weiterarbeiten müssen, um genauso viel zu verdienen wie ihre männlichen Kollegen im Vorjahr. Wir fordern, dass Frauen und Männer endlich gleich bezahlt werden. Deshalb setzen wir uns für eine Entgeltgleichheitsgesetz, das ist auch mal ein tolles Wort, das rollt einem von der Zunge, ne? So, das festlegt, dass Unternehmen Männer und Frauen in vergleichbaren Positionen auch den gleichen Lohn bezahlen müssen. Ja, das. Okay, was sagt ihr zu dem Argument? Was sagt ihr dazu? Naja. Muss eine ganz schöne große Karte sein, wenn das da alles drauf passt. Ja, das waren jetzt schon zwei. Hier, die dritte kann ich auch noch vorlesen, aber da geht es um Tampons. Steht da drauf, wer da irgendwie verantwortlich für ist? Wer die Karte dir geschickt hat sozusagen? Das ist gefördert aus den Mitteln des Kinder- und Jugendplans 2018 von den Jusos. Die Jusos. Also im Endeffekt auch irgendein Steuergeld, das da irgendwie hingeschwommen ist. Ja. Ich habe auch heute ganz viele da gesehen gehabt von der SDS, von der Linken. Dann noch war eine mit so einem Fähnchen von den Grünen. Dann waren da Leute von der Antifa, gab es zwei Banner. Und ich habe ein Mädel gesehen, die hatte einen Hammer und Sichel als Bandana auf dem Kopf. Da war es mir echt schlimm. nee, komm, nein. Im Namen von diesem, von dieser Ideologie sind so 100 Millionen Leute über den Verlauf der Geschichte gestorben, Zahl steigend, ja, siehe Venezuela und Nordkorea und all der Scheiß, ja. Aber nö, nee. Hauptsache uns geht's gut und wir haben diesen tollen Feminismus und jetzt haben wir hier Deutscher Bundestag Beiträge. So, das war das Vorspiel. Ja, dann spiele ich das mal ab. Ich habe es dieses Mal auch schon vorher runtergeladen, damit wir nicht wieder Probleme bekommen. Punkt 3. Das ist eine vereinbarte Debatte zum Internationalen Weltfrauentag am 8. März 2018. Es sind nach einer interfraktionellen Vereinbarung für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich sehe auch dazu keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache. Als erste Rednerin hat das Wort die Bundesministerin Dr. Katharina Barley. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Herren und Damen und vor allen Dingen sehr herzlich begrüßen möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter, vor allen Dingen die Vertreterinnen der Frauenverbände auf der Besucherinnentribüne. Schön, dass Sie heute hier sind und vielen Dank für Ihr großes Engagement. Der Internationale Frauentag wurde 1911 zum ersten Mal ins Leben gerufen und er hatte ein klares Ziel. Die Frauen hatten damals ein klares Ziel, das Wahlrecht für Frauen. Und 1918 war es dann endlich soweit. Die Frauen haben sich das Wahlrecht erkämpft. Ein großer Erfolg und ein Meilenstein für die Frauenbewegung. Ja, soweit muss man schon mal sagen. Erstmal, die Frau ist Bundesministerin. Was bedankt die sich bei irgendwelchen NGOs für deren politische Arbeit? Ich meine... Ja, die eine Hand wäscht die andere, oder? Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Tut's halt nicht, okay? Ich weiß ja nicht. Ich muss ja irgendwas zu sagen. Ich kann ja nicht einfach nichts sagen. Doch, also, weil... du. Quatsch mit Soße. Ja, und dann 1918, ja. Also, was für ein Zufall. Das erste Mal in Deutschland flächendeckende Demokratie und Frauen dürfen auch wählen. Wer hätte das gedacht? Aber die haben bis dahin gekämpft, Chris. Ja. Vor allem 14 bis 18 waren die ständig auf der Straße und haben gekämpft. Und die waren nicht mit anderen Sachen beschäftigt. Das Ding ist halt, dass bevor die Frauen das Wahlrecht hatten, da halt Männer das Wahlrecht hatten, dann haben Männer sich dafür ausgesprochen und dann zugestimmt. Also so das Patriarchat löst sich selbst auf, weißt du? Ja, das zum einen. Zum anderen, die hatten ja auch nicht überall das Wahlrecht. Das war ja schwer... Ja. Und schon gar nicht lange, also ja. Das ist ja auch erst in 1911, das ist gerade mal irgendwie. Aber gut, wir haben gerade mal eine Minute davon geschaut, lass mal weiter. Ja, aber da muss man ja schon direkt eingreifen und wir gucken das auch nicht komplett, also von daher können wir wirklich auch mal stoppen machen. Dieser Erfolg war Teil eines großen demokratischen Prozesses. 1918 ist viel passiert, die Grundrechte wurden verankert, die Gewerkschaften erhielten Organisationsfreiheit und der 8-Stunden-Tag wurde eingeführt. Für uns ist der Internationale Frauentag 2018 wegen des 100-jährigen Jubiläums des Wahlrechts ein besonderer Frauentag. Wir feiern diese 100 Jahre, in denen Frauen genauso wählen und gewählt werden können wie Männer auch. Sie können Moment das. Moment mal. Feiert sie auch die 12 Jahre von 33 bis 45? Ich glaube... Da konnten Frauen auch genauso gewählt werden wie Männer, nämlich nicht. Wir sehen es hier in diesem Hohen Hause. Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist in dieser Legislaturperiode von knapp 37 auf etwa 30% gefallen. Ein deutlicher Rückschritt. Was sagen Sie? Da waren zu 50% weibliche Wähler beteiligt, Frau Barley. Ja, ich glaube sogar zu mehr als 50%. Also meistens ist es ja immer so, dass die Frauen einen kleinen Überschuss haben. Also was mich interessieren würde, ist, wenn wir jetzt mal einfach alle Leute im Bundestag einfach mal komplett alle durch Frauen ersetzen, das sind überall Frauen in allen Positionen, ist das dann nicht ein Matriarchat und sollte das dann nicht auch abgeschafft werden? Ja gut, das fordern sie ja im Prinzip auch nicht. Also insofern... Ja, Aber interessant wäre die Frage, wie wäre es, wenn es die Mehrheit wäre? Würde man dann schon von einem Matriarchat sprechen? Weil jetzt gibt es ja auch genug Frauen. Aber sie reden von dem Patriarchat. Ja. Und warum hat sie ein 4-Gewinnhemd an? Und warum hat sie verloren? Ja. Es gibt in der Gleichstellungspolitik leider nicht nur eine Richtung. Als ich eine junge Frau war, dachte ich, es gäbe die. Ich dachte... Als ich noch jung und naiv war, dachte ich. Dachte ich, es gibt eine Richtung, ja. Und genau. Dann bin ich in die SPD eingetreten. Ja, und vor allen Dingen auch Rückschritt. Es ist kein Rückschritt. Die Zahlen, die werden immer fluktuieren. Also, aber da merkt man auch mal, dass... Rückschritt wäre es, wenn dadurch völlig klar wäre, dass Frauen politische Anliegen dadurch Schaden nehmen. Aber davon kann doch keine Rede sein. Ja, das haben sie ja mittlerweile schon zum frauenpolitischen Anliegen erhoben, dass in dem Gebäude da, wo da irgendwie ein paar hundert Leute sitzen, die Hälfte von denen... Das entscheidet doch der Wähler. Ja. Ich dachte, Gleichstellungspolitik geht immer in eine Richtung. Sie geht mal schneller und sie geht mal langsamer. Aber es geht immer voran. Das ist nicht der Fall. Wir sehen das am Frauenanteil hier, aber wir sehen es auch insgesamt am politischen Klima. Es gibt politische Kräfte, die Gleichstellung als Irrweg bezeichnen. Da haben wir ja noch wieder den Beweis dafür, dass Gleichstellung halt eben gleiche Ergebnisse bedeutet und nicht gleiche Chancen. Weil das ist ja der einzige Weg, wie man auf die Zahl ist runtergegangen, darauf kommen kann, dass das ein Problem ist und dass das irgendwie die Gleichstellung zurückschmeißt und so weiter und so fort. Und ihn am liebsten zurückdrehen würden. Gleiche Rechte und gleiche Chancen von Frauen und Männern sind immer noch nicht selbstverständlich. Das ist doch auch so eine Sprachfigur, dass sie das Rad zurückdrehen würden oder wollen. Welches Rad denn? Glaubst du, man will, es gibt wirklich eine Strömung in Deutschland, die dafür ist, Frauen wieder nicht mehr selber entscheiden zu lassen, ob sie arbeiten gehen wollen oder wie oder was? Das ist doch Blödsinn. Das sind doch Strohmänner, die sie da aufbaut. Sie sind eine Errungenschaft, da wo wir sie haben, die wir auch immer wieder verteidigen müssen. Und eins muss man ganz klar sagen. Frauenrechte sind Menschenrechte. Und in den Staaten, in denen die Frauenrechte unter Druck geraten, da sieht man, dass immer auch die anderen Menschenrechte unter Druck geraten. Dass immer die freie Presse unter Druck gerät, die unabhängige Justiz unter Druck gerät, die kritische Kultur. Ja, das finde ich besonders lustig. Die unabhängige Justiz. Ich erinnere da mal an eine gewisse Vorgängerin von Frau Barley, nämlich die Frau Schwesig. Und ihr Einwirken auf einen gewissen Gerichtsprozess gegen Gina-Lisa Lofink und ihr Solidarisieren mit selbiger und das irgendwie so hindrehen, als wäre sie das Opfer, sich da einmischen. Ne? So viel zum Thema unabhängige Justiz und kritische Öffentlichkeit oder was sie gerade gemeint hat. Also, ich meine, und freie Presse, wenn du dann irgendwie Breitbart bist und irgendwie schreibst, das ist what the feminist looks like oder so und dich darüber aufregst, was manche von diesen Aktivisten da irgendwie verzapfen, dann wirst du direkt als Unmensch hingestellt und als kein wirkliches journalistisches Outlet, quasi als irgendwie nur Mistaufwirbelmaschine, keine Ahnung, Populismus, was weiß ich nicht was. Unter Druck gerät und deswegen ist der Kampf für Frauenrechte immer auch ein Kampf für die Demokratie als solche. Ja, oder dagegen, damit hinterher im Ergebnis mehr als 50% rauskommen oder wenigstens 50%. Nach 100 Jahren knapp 30% Frauen in diesem Hohen Hause. Das zeigt, die Rechte sind das eine, aber die Verwirklichung sind das andere und da ändert es dann auch nichts, wenn für eine Debatte der sehr geschätzte Herr Fraktionsvorsitzende Kauder seinen Platz für eine Frau ausnahmsweise mal räumt. Es müssen noch viel mehr Männer mal ihre Plätze für Frauen räumen. Hey, es müssen jetzt viel mehr Schwarze ihre Plätze für Weiße räumen. Hey, Katharina Barley. Hey, wie wär's, wenn so die restlichen Plätze, die du da für deine tolle Quote haben willst, 50-50, alle von AfD-Frauen eingesetzt werden. Wie wäre das dann gut? Oder wären das die Falschen? Hm? Puh. Ja, ne? Immer mit deinen schweren Fragen. Ich finde auch das Bild gerade ganz toll, wo du es pausiert hast. So, die guckt so richtig. Das kann der Chris. Die guckt so richtig weiblich, das ist toll. Und wenn Frauen trotz gleicher formaler Rechte immer noch, auch bekannt als gleiche Rechte, noch nicht die gleiche Teilhabe haben, dann heißt es oft selber schuld. Auch bekannt als gleiche Ergebnisse. Würde man da eigentlich von formalem Rechtsruck reden? Eure Stimme ist zu leise oder zu schrill, ihr habt die falschen Klamotten an, ihr seid zu zaghaft, zu freundlich, zu höflich, was auch immer. Sagt wer? Wozu? Zu welchem Fall? Oder ja, zu freundlich, zu höflich ist wahrscheinlich wieder das mit den Gehaltsverhandlungen. Ja, das kriegen aber garantiert SPD-Frauen nicht gesagt, dass sie zu freundlich und zu höflich wären. Also es gibt keine Frau gesagt. Es kriegt auch, aber ein Mann kriegt auch nicht gesagt, wir haben ihn übrigens jetzt einen Taui runtergehandelt, weil sie so freundlich waren, so zu unterschreiben oder was. Ach, Blödsinn. Frauen wollen ja eigentlich gar nicht das gleiche Ziel erreichen wie Männer. All das ist falsch. Das Gleichstellung. Die wollen schon, aber ja, häufig wollen sie nicht das tun, was dafür nötig wäre. Und gibt es denn nicht genug Frauen, die vielleicht wirklich mit der Rolle der Frau auch so zufrieden sind, wie sie sie ausfüllen? Einfach würde ja Sinn machen, weil halt Frauen in der langen Geschichte der menschlichen Zivilisation halt gewisse Fähigkeiten und Dinge gelernt und Mutterinstinkt, hallo. Aber ist alles zu biologistisch, nehme ich an. Immer noch nicht erreicht ist, das liegt nicht an den Frauen selbst, sondern es liegt an bestehenden Machtverhältnissen, an bestehenden Strukturen, die Frauen selbst dann benachteiligen, wenn sie formal die gleichen Rechte haben. Ja, da haben wir wieder unsere Machtverhältnisse. Da gibt es mal wieder einen Euro ins Bundestagsabgeordnete reden von Machtverhältnissen. Schwein. Wie ist das eigentlich? Schlagen die Männer ihre Frauen so lange, bis sie Männer wählen vor der Wahl? Und das können ja nicht wenige sein, die da gewaltsam zum Wählen von Männern gezwungen werden. Tja, ist aber komisch, dass dann trotzdem noch so viele Frauen im Bundestag sind. Ich meine, sind ja immer noch welche da. Also. Man könnte sogar meinen, das könnte vielleicht sogar den Parteimitgliedern entsprechen bei manchen Parteien. Werden auch viele von denen direkt gewählt. Also ist ja jetzt nicht so, dass das alles nur Listenplätze wären. Nudistenplätze? Listenplätze. Ach so. Deswegen gibt es immer noch sehr, sehr viel zu tun, wenn wir echte gleiche Chancen wollen. Echte gleiche Chancen. Ja, also ich sag nur, wie steht es im Grundsatzprogramm der SPD? Alle Gesellschaftsbereiche müssen umgestaltet werden, damit die Männergesellschaft überwunden wird. Wir tun was. Es sind Schritte, kleine Schritte oder große Schritte. In dem Fall des kommenden Koalitionsvertrages hoffentlich große Schritte. Ich nehme mal einige wenige Beispiele heraus. Für mich ganz wichtig die Aufwertung von sozialen und Pflegeberufen. Denn da haben wir natürlich immer noch 80% Frauenanteil. Und deswegen ist es kein Zufall, dass dort die Bezahlung so viel schlechter ist. Das liegt daran, dass ihr Arschlöcher alles privatisiert habt, dass da die Bezahlung so schlecht ist. Ja, das ist eine Sache. Problem. Dann gibt es das Ding mit der Kirche, ne, wo ich auch immer gerne darauf hinweise. Sonderarbeitsrecht in kirchlichen Einrichtungen sind auch im sozialen Bereich gut vertreten. Ja. Und vor allen Dingen, also das wieder so hinzudrehen, so nach dem Motto, naja, das ist ja dann kein Zufall, weil da sind ja so viele Frauen und die werden ja gehasst und dann will man denen ja weniger bezahlen. Und so sehr ich das alles auch wünschen würde, dass der Pflege- und Krankenhausbereich und alles besser bezahlt wird, wie soll man als demokratische Regierung den Unternehmen, nachdem man das aus der Hand gegeben hat, denn jetzt vorschreiben wollen, weil es geht ja am Ende drum, die müssen besser bezahlt werden. Irgendwer muss die besser bezahlen. Wie soll das denn funktionieren? Ein Gesetz soll dann Mindestlohn für Pflegeberufe angesetzt werden, oder? Wie stellt sich Frau Barley das vor in der Praxis? Vor allem, wenn man Frauen weniger Geld bezahlen kann für exakt dieselbe Qualität und Quantität an Arbeit. So, warum stellt man überhaupt Männer ein? Naja, so, gut, das würden sie ja wahrscheinlich denken, dass das schon so geschehen ist im Pflegebetrieb, weil da ja mehr Frauen halt eben arbeiten, aber... Formale Freiheit, ja okay, dann solltest du dein formales irgendwie so Meinungsfreiheitsrecht mal... Das ist Zensur dann ja auch eigentlich nur formal, ne? Wird ja eigentlich, ist nur formal, nur eine formale Einschränkung. Ach, keine Ahnung. Hat schon etwas mit dem Geschlecht zu tun. Warum? Es ist historisch so gewachsen gewesen, dass es eben oft unverheiratete Frauen oft in den Klöstern waren, die sich um die Alten, um die Menschen mit Behinderung, um die Kinder gekümmert haben. Und das ist etwas, was mit dem Geschlecht zu tun hat, aber das ist eben kein unveränderlicher Zustand. Das müssen wir ändern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das in diesem Koalitionsvertrag... Müssen? Müssen? Wer? Hat ihr das irgendwie... Stand das in eurem Wahlprogramm? Ja, scheiße, stand ja, drin. Alle Lebensbereiche. Die Leute wählen sie trotzdem. Das Rückgerecht von Teilzeit auf Vollzeit will ich als zweites Beispiel nennen und natürlich den Kampf gegen sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt. Es gab ein ganz breites Bündnis von Organisationen, die dafür gesorgt haben, dass der Internationale Frauentag in Deutschland gefeiert wird und dass ja, die SPD dabei ganz vorne war, das ist für mich persönlich schon auch eine schöne Tatsache. Gleichstellung ist heute noch nicht selbstverständlich. Gleichstellung ist noch lange nicht erreicht. Für Gleichstellung müssen wir kämpfen. Denn wer Macht hat, gibt sie selten freiwillig ab, so wie einen Platz in der ersten Reihe. Freundlichkeit und Fleiß reichen nicht aus. Wir brauchen Hartnäckigkeit, wir brauchen Durchsetzungskraft, wir brauchen die Bereitschaft auch zum Konflikt. Das ist mindestens ebenso nötig und wir brauchen vor allen Dingen auch viel Solidarität. Ja. Fällt euch dazu SPD ein, wenn ihr es so hört? Macht abgeben. Dazu fällt mir Buzzword-Schleuder ein. Ja, also Buzzword auf der einen Seite, aber ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, der Begriff Gleichstellung heißt nicht das, was man normalerweise drunter verstehen würde, sondern es ist halt in der Sprachregelung von denen ein definierter Begriff, der ist auch gerichtlich teilweise definiert worden. Man denke an die Regelungen der Gleichstellungsbeauftragten, ob das auch Männer dürfen, da hat das eine sehr große Rolle gespielt, die Gleichstellung, weil unter Gleichstellung wird verstanden Frauenförderung. Punkt. Ja, Frauenförderung dahingehend, dass es halt eben gleiche Ergebnisse gibt. Ja, aber ich möchte das sagen, das ist wichtig, weil immer, wenn irgendwer Gleichstellung sagt, sagt er eigentlich das, weil das ja die Policy von denen ist und ja auch im Wahlprogramm steht und wie du es vorhin schon gesagt hast, ja auch schon in unsere Jurisprudenz Einzug gehalten hat. Ja. Ja. Auf der Demo heute in Heidelberg war das ja auch so. Da hieß es, hier, wir sind gegen Sexismus und deswegen brauchen wir mehr Frauen und Mädchen und Frauen und Frauen und Mädchen und Frauen und Frauen und Mädchen und Mädchen und Frauen, Frauen, Frauen. Ja. Da wurden Jungs komplett einfach rausgenommen und wen juckt's? So Jungs und Männer ist egal, braucht man nicht. Aber wir sind nicht sexistisch. Der Frauen untereinander, aber auch der emanzipierten Männer, die verstanden haben, dass Gleichberechtigung von Männern und Frauen am Ende auch ihnen nutzt. Ich hoffe, wir sind uns in diesem Schluss einig. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, bloß nicht weiter ausführen, weil bringt eh nichts. Jetzt hat die Kollegin Nadine Schön, CDU-CSU, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 8. März, also kommende Woche, ist Weltfrauentag. Das ist der Tag, an dem wir uns gemeinsam anschauen, was sich denn in unserem Land bewegt hat in den letzten Jahren, bei dem wir aber auch den Blick über den Tellerrand werfen sollten. Es ist der Weltfrauentag und deshalb steht es uns gut an, auch die Perspektive der Frauen in der ganzen Welt in den Blick zu nehmen. Und es steht uns ebenso gut an, zu fragen, was eigentlich die Fragen, was die Erwartungen, was die Ansprüche sind, die die einzelnen Frauen an uns, an die Politik und auch an die Gesellschaft stellen, was die Erwartungen sind, die aus der Perspektive der einzelnen Frauen an diesem Tag gerichtet sind und mit diesem Tag verbunden werden. Ich kann ihr null folgen. Kannst du noch mal ganz danach? Was hat sie gesagt? Irgendwas. Man soll die Perspektive der Frauen sich anhören. Und das hat sie fünfmal wiederholt. Ich bin irgendwann mittendrin, ist mein Prozessor ausgestiegen, keine Ahnung. Und diese Erwartungen können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, welche Frau man fragen wird. Nehmen wir die Mutter, deren Tochter von Boko Haram in Nigeria verschleppt worden ist. Die wird die berechtigte Erwartung an uns alle, an die Weltgemeinschaft stellen, dass man diesen Terror beendet, diesen Terror, der die Frauen zum Opfer macht, der die Frauen zur Kriegswaffe macht, der speziell die Frauen leiden lässt, um eben die eigene Machtansprüche zu erfüllen und zu... Ja, sie spricht übers Ausland. Also das finde ich schon mal eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Allerdings wird sie ja wahrscheinlich gleich die Brücke zu Deutschland schlagen, aber ich möchte hier aber sagen, Frauenrechte in Deutschland, schön und gut, aber im Ausland, da gibt es noch viel härtere Probleme. Und es ist ja gut, wenn sie... Ja, aber halt das mit Beispiel. Das Beispiel ist halt eben genau gerade das Beispiel, was nicht passt. Wir hatten das ja am Samstag schon mal kurz angedeutet, dass das halt eben, das wird noch in mehreren von diesen Reden heute kommen. Und das passt halt überhaupt nicht. Das Ding ist nämlich, dass diese Boko Haram, die haben Jahre bevor sie angefangen haben, Frauen zu entführen, haben sie schon die Jungs umgebracht in der Schule. Die teilweise, und das ist, ja das heute ist auch wirklich wahr. Und das ist alles Gewalt, generell ist Gewalt schlecht. Das wollte ich nicht untergehen lassen. Da habt ihr auch absolut recht. Und der Fokus da jetzt erst drauf gelegt wird, weil es auch Frauen und Mädchen betrifft, ist sehr bedenklich, aber es ist ja alleine nun mal so. Ja, und dass sie sagt, dass das die betrifft, so nach dem Motto ausschließlich und vorwiegend, ist halt einfach falsch. Es ist einfach krass falsch. Also es könnte gar nicht falscher sein. Mich erinnert das halt voll an Hillary Clinton und ihren Spruch, dass Frauen sowieso unter dem Krieg am meisten leiden, weil sie ihre Männer, Brüder, Väter und Söhne verlieren. Ja. Dass die halt tot sind, ist der Frau Clinton nicht in den Sinn gekommen. Und ihr kommt nicht in den Sinn, dass die Boko Haram das immer noch so machen. Wenn die in eine Schule gehen und die ist gemischt geschlechtlich, werden die Jungs umgelegt und die Mädchen mitgenommen, weil die was wert sind. Ja. Weißt du, ich frage mich gerade einfach mal wirklich so, gestern habe ich mich das gefragt gehabt, wenn jetzt Krieg ausbrechen würde und wir müssten irgendwie mal so Leute aus der Zivilbevölkerung da mal ins Militär schicken, damit die da halt, weißt du, so, damit die Leute da hingehen und mal Krieg machen und gegenseitig an die Gurgel gehen, ne? So mal angenommen, ja. Würden dann Feministen rausgehen und sagen, wir brauchen eine Frauenquote, wir brauchen da Frauen, die damit... Nein, du kannst doch natürlich davon ausgehen, dass mehr Männer gezogen werden, und zwar überwältigend mehr Männer, weil die selber wissen, dass es keinen Sinn macht, mit einer 50-50-Armee gegen eine russische anzutreten oder eine amerikanische oder eine französische oder außerdem, was auch immer. Außerdem ja, geht das auch nach unserem Grundgesetz nicht. Du bist als Mann in diesem Land Verfügungsmasse für den Staat, für den Verteidigungsfall. Okay, ja, aber ist das denn nicht irgendwie so eine Benachteiligung beziehungsweise eine Bevorzugung? Naja, OPEX, lange bevor du irgendwie hier herkamst, gab es noch den Zivildienst. Ja, das weiß ich noch. Ja, aber Männer sind da damals halt entweder dazu gezwungen worden, 18 Monate ihres Lebens in meinem Fall für den Staat als billiger Arbeiter herzugeben, oder sie mussten halt killen lernen und dann wären sie im Kriegsfall die da rausgehen. Frauen mussten das nie. Würden Feministen wirklich nicht das Rückgrat haben, sich hinzustellen und zu sagen, hier, Leute, wir müssen jetzt mal handeln. Natürlich so, müssen jetzt. Ja, toll, dann ist das eh alles für den Arsch. Dann ist es so, solange es uns gut geht, haben wir hier so ein Ding, damit können wir unsere Zeit verschwenden. Nee, du verstehst es nicht, OPEX. Das ist einfach so. Wenn die Frauen an der Macht sind, dann gibt es ja gar keinen Krieg mehr. Ja, das ist auch wahr. Weißt du, wir müssen nur den Frauen einfach alles überlassen und dann haben wir die feministische Gesellschaft, die kommt doch ohne so einen Macho-Scheiß wie Krieg aus. OPEX. Ja, aber das ist Totschlagargument. Um auch nochmal auf Frau Schön zurückzukommen, also was sie da auch gemeint hat, da hat sie ihren Talking Point da irgendwie nicht richtig rausgekriegt. Sie meinte, Frauen werden als Kriegswaffe benutzt. Geil, oh. Ja, also es steht ja in dieser Istanbul-Konvention und so drin, dass quasi Vergewaltigung als Kriegswaffe benutzt wird oder Gewalt gegen Frauen als Kriegswaffe benutzt wird, und das hat sie da irgendwie durcheinander gepuzzelt. Ja, ich meine, das existiert auf jeden Fall und das ist in jedem Fall beschissen für die Frauen, die das erleben. Und das sind die Probleme, um die man sich im Zweifelsfall auch kümmern kann. Aber dafür brauchen wir auch keine Istanbul. Da brauchen wir auch in Deutschland keine Istanbul-Konvention dafür, um das hier irgendwie festzuschreiben. Das war ja auch eines der Sachen, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und sich denkt, was soll diese beschissene Istanbul-Konvention, warum müssen wir die in Deutschland hier irgendwie haben? Ich meine, wir sind doch hier nicht im Irak oder so. Auch wenn in den Veröffentlichungen, hier in den Pressemitteilungen vom Frauenrat irgendwie solche Vergleiche zwischen Deutschland und dem Irak durchaus gezogen werden. Als ob das irgendwie zu vergleichen wäre. Tja. Zu verfestigen. Nehmen wir die Frau in Afghanistan, die mit einem Mikrokredit eine kleine Näherinnenwerkstatt aufgebaut hat, damit ihre Familie ernährt, Vorbild ist für viele andere Frauen im Dorf. Wusstet ihr eigentlich, dass Populisten oft mit so emotionalen Botschaften arbeiten? Hm. Die versuchen dir da eine traurige Geschichte zu erzählen, damit du ihnen glaubst und so und damit du gleich auch den ganzen Bullshit glaubst, den sie über Deutschland sagen wird. Das machen Populisten, Frau Schön. Habe ich im Spiegel gelesen und in der Zeit und in den ganzen anderen Dingern, die alle gleich klingen. Außerdem laufen diese Mikrokreditprogramme auch nicht so toll. Das führt in sehr vielen Regionen zur mehr oder weniger Lohnsklaverei der Leute. Das wird hier auch mal eben nicht so erwähnt. Aber ich meine, wo der Herr, ich weiß nicht, hat er nicht vielleicht sogar den Nobelpreis bekommen, der sich die Mikrokredite ausgedacht hat? Mohammed Jonas, oder wie hieß der, glaube ich, ne? Aber gut, ne? Bitte, ne? Mikrokredite, toll. Dass man diese Rolle, die sie hat, nämlich eine starke Rolle, eine wichtige Rolle zum Aufbau krisengeschüttelter Gesellschaften, dass man diese starke Rolle weiter stärkt und sie dabei unterstützt, dass mehr Frauen eine solche starke Rolle im Aufbau krisengeschüttelter Regionen erfüllen können. Wenn wir in unser eigenes Land blicken, nehmen wir die 92-jährige Oma, die 4 Kinder erzogen hat, die unser Land mit aufgebaut hat als Trümmerfrau, die vielleicht jetzt in einem großen Haus irgendwo im Sauerland sitzt und sich fragt, ob ihre Lebensleistung denn von Politik und Gesellschaft eigentlich wertgeschätzt wird. Auch sie hat Erwartungen an den Weltfrauentag, Erwartungen an uns. Oder die 32-Jährige, die eine gute Ausbildung hat, die jetzt schwanger ist und sich fragt, ob denn Politik, Wirtschaft, Gesellschaft die Leistung, die sie mitbringt, ihre Fähigkeiten auch in den nächsten Jahren gut schafft, weiterhin respektieren wird und ob sie die verschiedenen Erwartungen, die sie hat für ihre Familie, für ihr Berufsleben, auch optimal erfüllen kann. Oder die 14-Jährige, die vielleicht an diesem Tag... Alter, kann die bitte aufhören? Das ist ja unerträglich. Was ist das für ein Niveau? Die redet jetzt schon ewig und 3 Tage Blödsinn. Entschuldigung. Also das ist nicht das Niveau, das ich von der Bundestagsdebatte erwarte. Entschuldigung, Frau Schön. Chris, warum pausierst du immer so gut? Warum pausierst du immer so gut? Das ist heute Großes. Wir sind Frauen, wir sind ganz toll, aber wir sind auch komplett unterdrückt. Ja, das ist halt dieses Argument von hier, guck mal, so wir als Gruppe sind so benachteiligt, aber so bevorzugt, aber nicht noch mehr bevorzugt und deswegen sind wir benachteiligt und was soll das? So, nee, nein, bitte nicht. Schaut, wie so ihr Hüftumfang ist und Körbchengröße und dann schaut die Magermodels, die ihr von den Werbeeinzeigen entgegenlächeln und sich fragt, ob das eigentlich das optimale Frauenbild ist, was die Gesellschaft ihr vermittelt. Nee, die fragt sich, will ich so aussehen oder will ich nicht so aussehen? Die fragt sich nicht, ob das ein Gesellschaftsbild der Frau ist, die 14-Jährige. Erzähl doch keinen Quatsch, Nadine. Warte, willst du mir sagen, dass so das Männerrollenmodell von so Doomguy oder von, wie heißt der Typ? Duke Nukem, ja, dass das nicht so für Männer ist, oder dass wenn ich so auf Werbung, bleiben wir mal bei Werbung, ne, irgendwie so einen Typen mit einem Sixpack sehe, dass das nicht das irgendwie ideale Perfekte ist. Nein, das hat Stevie Schniedel letztens erklärt, das ist kein Sexismus, weil der Mann immer noch Macht hat, auch wenn er sein Oberhemd ausgezogen hat. Ah ja, okay, ja gut. Gut zu wissen, danke. Stevie Schniedel kann ich nur empfehlen, das ist eine moderne Philosophin, sollte jeder lesen. unterschiedliche Erwartungen, Ansprüche, Fragen, die sich Frauen stellen an diesem Weltfrauentag und auf die wir als Politik Antworten geben müssen. Und wir alle wissen, dass Frauenpolitik eben nicht statisch ist, dass wir immer wieder weitermachen müssen und dass es viel Kraft braucht, damit wir bei all diesen Punkten vorankommen, damit wir uns weiterentwickeln. Und in den letzten 107 Jahren, seit es den Weltfrauentag gibt, hat sich vieles bewegt. Weltweit teilweise zum Guten, aber leider gibt es auch in vielen Bereichen eine Rolle rückwärts. In unserem Land, in meinen Augen, größtenteils zum Guten. Wenn man mal bedenkt, dass noch in den 60er Jahren die Frau rückwärts zum Guten. Die Rolle rückwärts zum Guten, Frau Schön. Da ist fast so gut wie aus der Falle rollen. Schon wieder so ein Bild. Ja, ich glaube, das war einfach ein so verschachtelter Satz, dass das so zusammen rausgekommen ist. Ja, vielleicht sollte sie dann die Sätze kürzer machen, aber das wird halt auch dem Niveau wiederum nicht helfen. Das ist die Einwilligung ihres Mannes brauchte, um arbeiten zu gehen. Wenn man bedenkt, dass Frauen erst seit 100 Jahren wählen dürfen, wenn man bedenkt, dass was wir allein in der letzten Legislaturperiode an Gesetzen gemacht haben, die darauf abzielen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, dass das Thema gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn man mal sieht, dass wir beim Thema Sexualstrafrecht mit dem Gesetz Nein heißt Nein noch mal einen Meilenstein gegangen sind in der letzten Legislaturperiode, dann sieht man, dass wir auch in man diesen Jahren... Man geht keine Meilensteine. Man geht keine Meilensteine. Ja, außerdem, das Gesetz hieß auch nicht Nein heißt Nein-Gesetz, sondern das ist der beschissene Talking Point, mit gucken dem das wir ganze vielleicht Ding aus Versehen die Debatte in einfacher Sprache. Und nee, außerdem wurde mir... Vertretersprache. Außerdem wurde mir heute bei der Demo gesagt, das Nein heißt Nein-Gesetz, so hat man das da formuliert gehabt, ist nicht genug. Das ist nur formal. Ja, ja. So, Junge, ja, alle Gesetze so. Formal. Die nächste, dran oder nicht? Die nächste Etappe, die sie haben, ist ja auch Ja heißt Ja. Das ja, ist genau, ja das nächste ja Ding, was wir haben ja wollen. Genau, das Argument war, Nein heißt Nein haben wir jetzt schon, aber wir brauchen jetzt Ja heißt Ja. Ja. Ja, genau. Dann brauchen sie vielleicht heißt vielleicht und dann gehen sie jedes Wort im Duden durch und sagen, das Wort heißt das Wort. Nee, ich kann dir auch sagen, was das bedeutet, Ja heißt Ja und was der Unterschied ist. Ja heißt Ja bedeutet, du darfst hinterher, wenn du beschuldigt wirst, darfst du beweisen, dass du dafür gesorgt hast, dass deine Zustimmung war. Und wenn du das nicht beweisen kannst, dann bist du schuldig. Und damit ist nicht gemeint, dass du deine Mädels irgendwie ohne ihre Wissen filmen sollst, OPEX. Ja? Hey, Moment, okay, das geht dich nichts an, das gehört nicht in den Stream, okay, ja, das ist was ganz anderes, kannst mir gar nichts. Ja, und Nein heißt Nein, ich meine, das war ein Gesetz, ich darf da nur noch mal dran erinnern, das Ding war begraben, das war tot, es war weg vom Fenster. Und dann hatten sie ihr scheiß Silvester-Ding und dann haben sie den Kram wieder vorgefischt, so als sie doof dagestanden sind. Nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir hier wieder zeigen, dass wir alles unter Kontrolle haben, jetzt lass die Kacke mal durchboxen. Also du kannst dich echt freuen, dass sie jetzt nicht gerade live hier ist, weil du mansplainst so hart gerade. Boah, Alter, boah. Eine große politische Verantwortung haben, in den verschiedensten Bereichen voranzukommen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Frauen sich genauso wie Männer selbst verwirklichen können, ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben finden und dass vieles, was wir uns als Idealzustand vorstellen, eben noch nicht der Fall ist. Und ihren Platz im Berufsleben finden, bist du dann irgendwie der falschen Frau irgendwie, keine Ahnung, ein Dorn im Auge sind oder so und dann gibt es irgendeine Anschuldigung, die man nicht beweisen kann, die man nicht mehr beweisen braucht, Hashtag MeToo und dann ist vorbei, so. Kannst du dir einen neuen Job suchen. Deshalb bin ich ebenfalls der Meinung, wie auch die Ministerin, dass wir auch mit dem Koalitionsvertrag eine gute Grundlage legen, dass wir auch in dieser Legislaturperiode weiter vorankommen. Wir dürfen nicht nachlassen, in unseren Bemühen für die Frauen in unserem Land und eben auch weltweit zu kämpfen. Und deshalb danke ich Ihnen, dass wir über dieses Thema heute in der Kernzeit des Deutschen Bundestages debattieren können. Ich danke Ihnen. Bravo. Ja, es ist eine Debatte, ne? Muss man nochmal darauf hinweisen. Aber der nächste, Der nächste Beitrag wird dann sogar noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen anders werden. Aber irgendwie hat sie jetzt so, der letzte Absatz von ihrem Beitrag war eigentlich das Gleiche, was die Bali gesagt hat. Sie kriechen sich jetzt mal zum Auftakt der großen Koalition gegenseitig in den Allerwertesten. Okay, aber kann mir irgendjemand sagen, welche Rechte Männer haben, die Frauen nicht haben? Formal gesehen sind sie gleich, hast du doch Sag jetzt nicht wieder dieses Wort. Ehrlich gesagt, erwarte ich es auch. Und ich erwarte, dass wir alle dieser Verantwortung gerecht werden und nicht nur heute am Weltfrauentag, sondern das ganze Jahr über. Und mit diesem positiven Ausblick darf ich mich auf die weitere Debatte freuen. Jetzt hat die Kollegin Nicole Höchst, AfD-Fraktion. Ich habe gerade so ein Flashback gehabt, wie die Philosophen und großen Denker in Athen ihre ersten Debatten haben und dann können sie durch irgendein Wunder diese Debatte sehen, dann bringen sie sich alle um, stürzen sich in irgendwelchen Hügeln oder saufen Gift oder so. Echt, Debatte, schämt euch. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen an meine Großmütter und an meine Mutter für ihren unermüdlichen Einsatz für ihre Kinder und Enkelkinder, für ihre Familien und unser Land. Ich danke ausdrücklich allen Kämpferinnen für Frauenrechte in der Politik wie auch auf der Straße, anderswo auf der Welt, aber auch in Deutschland. Meine Damen und Herren, eine Betrachtung des Weltfrauentags, eine Errungenschaft aus Zeiten, wo Feminismus noch links war. Schauen wir zurück. Die Generation unserer Urgroßmütter bescherte uns das überfällige Frauenwahlrecht. Die Generation unserer Großmütter hat Deutschland wieder aufgebaut. Sie haben uns unsere Heimat zurückgegeben. Sie haben selbst meist nebenbei ihre Kinder großgezogen, ohne Hilfe und Beistand. Die Generation unserer Mütter hat für uns Frauen ebenfalls viel bewegt. Sie hat uns die große Freiheit gebracht, berufstätig zu sein, ohne die Erlaubnis des Mannes. Sie hat uns die Selbstbestimmung über unsere Körper gebracht, gelehrt, Herr über den eigenen Körper zu sein. Sie hat uns wahrhaftig die grundgesetzlich verbriefte Gleichberechtigung ermöglicht. Und unsere Generation, tja, unsere Generation, wir werden als die Nebelkerzenwerfer und die Pseudo-Frauenbefreier in die Geschichtsbücher eingehen, wenn wir so weitermachen. Denn sie bringen den intellektuellen Stillstand und die gesellschaftliche Lähmung durch Gleichstellungstotalitarismus. Meine Damen und Herren, die Politik der letzten Jahre, nein, Jahrzehnte, muss man fast schon sagen, zeichnet sich aus durch primär frauenfeindliche Errungenschaften, wie zum Beispiel exorbitant hohe Preise für Wohnraum, unbezahlbare Energiewende, rasanter Anstieg der Lebenshaltungskosten, drohende Altersarmut, gerade für Frauen. Kinder als Armutsrisiko sowieso zwingen Frauen schon lange in die Lohnarbeit. Sie feiern Frauen im Arbeitsmarkt als Errungenschaft. Das ist es längst nicht mehr. Ihre Politik zwingt Frauen in die Erwerbstätigkeit. Sie haben uns die Quote gebracht und zerstören damit selbst das Ansehen Millionen freier, selbstbestimmter Frauen, die nach ihrer Logik allen Ernstes der Hilfe bedürften, in den Genuss bestimmter Positionen zu gelangen. Dem ist nicht so. Quoten und Erleichterungen sind sogar kontraproduktiv, wie jüngst eine Studie zu den MINT-Fächern herausstellte. Diese führen nämlich gerade nicht zu einem Anstieg des Frauenanteils unter den Absolventen. Ist es Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, zu hinterfragen, warum es Quoten gibt für interessante Aufsichtsratsposten, aber keine benötigt werden für die Berufsgruppen Müllmann oder Kanalarbeiter, um nur einige zu nennen? Aber letztlich sind das doch alles Scheingefechte. Die zwanghafte Durchsetzung einer wie auch immer gearteten Gleichstellung gerät zur Farce. Zum einen, wir Frauen sind selbst mächtig Manns genug, uns die Positionen zu erkämpfen, die wir erlangen möchten, qua Eignung, qua Motivation und qua Fleiß. Wir benötigen Ihre Bevormundung nicht. Wir benötigen Ihre Erleichterung nicht und wir benötigen Ihre Extraermunterung nicht. Wir schaffen das alleine. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen gleicht einem Yeti. Jeder spricht darüber, aber noch niemand hat ihn ernsthaft gesehen. Bumm. Der war doch gut, oder? Ja, aber das kommt so einstudiert und so theatralisch rüber. Ich kann dem auch nicht so viel abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. Ich fand den letzten Teil auch besser als den ersten. Und vor allem die Dame als Frau in der AfD ist sie wahrscheinlich auch nochmal besonderen Anfeindungen ausgesetzt. Ja, also da muss man. Ja, ich meine, da geht der Puls wahrscheinlich auch schon echt hoch, wenn du dann da stehst. Da kann ich mir schon. Natürlich, jeder in der AfD ist froh, wenn er eine Frau nach vorne schieben kann, weil das ja aus Marketinggründen halt gut ist. Am Frauentag ist das wohl eher Pflicht, dass da eine Frau spricht und nicht. Ja, genau, aber trotzdem muss man sich. Ich weiß nicht, wer sich deren Anfeindung ausgesetzt fühlt, ich weiß nicht. Ja, naja, die würden sich wahrscheinlich angreifbar machen, wenn sie keine Frau hingeschickt hätten, aber die können theoretisch gerne da sprechen, wen die Fraktionen da hinschicken möchten. Ne? Also von der SPD gab es nachher auch noch einen Redner. Und ja, also das Einzige, wo ich mich auf jeden Fall so ein bisschen reibe bei dem, was sie gerade gesagt hast, das mit dem Wohnraum und so weiter, dass das Frauen betrifft, ist natürlich, also jetzt speziell Frauen betrifft, ist natürlich Humbug. Lebenshaltungskosten, Wohnraum, ist jetzt kein spezifisches Frauenproblem. Und Altersarmut, also es gibt auch genug Männer, die Flaschen sammeln gehen. Apropos Gleichstellungsbeauftragte, diesem Instrument zur systematischen Männerbenachteiligung können wir nichts abgewinnen. Das finde ich auch mal gut. Also jetzt ist es auf jeden Fall eine Debatte. Dann guck mal hier, wie sie am Lachen sind hier. Das hätte ich aber auch erwartet, dass die AfD diesen ganzen Kram nimmt und ihn halt mal erzählt. Ja. Weil ja, damit können wir eine Welle machen. Also. Vor allem, ja genau, Chris, da diese Frau hier, ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber ich verstehe nicht, was daran so lustig sein soll. Ja, auch die sich hier vorne die Hände vors Gesicht halten müssen. Oh Gott. Die da rechts und da die Nahles ist hier, Chris, die Beste. Die Nahles zieht nur eiskalt die Augenbrauen hoch wie Mr. Spock und guckt gar nicht hin. Und die in der dritten Reihe von unten. Ein Scheck für die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die links da in der dritten Reihe, die ist total desinteressiert. Das ist voll egal, die hört nicht auf Nazis. Ist es die Kipping, die da während einer Rede auf dem Handy rumtippt, da ganz links? Ja, ich glaube, ja. Unglaublich. Unglaublich. Ja, naja, also auf jeden Fall systematische Männerbenachteiligung, ja. Ist aber ein anderes zu sagen. Ich meine, wir haben da ja auch gerade drüber gesprochen, über das Ding mit der Frauenförderung, dass es explizit so festgelegt ist. Oh, Chris. Ja, wenn man eine Gruppe fördert, benachteiligt man eigentlich automatisch die andere. Das ist halt so. Das ist irgendwie, aber ja. Ja, du triffst halt eine Wahl und du kannst nicht beides wählen. Du könntest, aber das wäre dann irgendwie halbe und nicht so richtig irgendwas. Keine Ahnung, ich verstehe schon, was du meinst. Aber diese außerdem befinden wir uns im Bundestag und nicht bei Mario Barth. Ja. Haus sollte eine gewisse, ich meine, klar kann man mal über den politischen Gegner lachen, aber dieses theatralische Gekreische dabei. Warte, Chris, lass mich weiter machen. Warte, Chris. Da die Frau mit den schwarzen Haaren, die zweite von links in der oberen Reihe da. Die Hand vors Gesicht schlägt. Ja. Ich habe inzwischen auch noch die ganz rechts unten mit dem roten Pulli und dem weinroten Schal entdeckt. Die ist auch gut. Die fällt fast vom Stuhl hinten wieder. Oh Mann. Naja, weiter geht's. Im Ernst, kennt jemand von Ihnen einen Gleichstellungsbeauftragten, dann ist das tatsächlich ein Einzelfall, der diesen Namen verdient. Sie, Frau Barley, die Sie die Gleichstellung für Errungenschaften der Neuzeit halten, Sie demütigen im Grunde genommen und in Wahrheit Frauen. Und Sie verhalten sich zutiefst sexistisch, wenn Sie die Würdigung primärer Geschlechtsorgane zum wichtigsten Merkmal im Berufsleben machen. Das verbitte ich mir. Alter, die hört doch Weltraumaffen. Das sind doch alles unsere Talking Points. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich fühle mich repräsentiert im Bundestag. Das ist toll. Das tut, also ihr Arschgeigen seid alle daran schuld, dass ich mich jetzt von der Frau da irgendwie am meisten vertreten fühle. Was soll das? Was macht ihr da? Aber meine Damen und Herren, es kommt noch schlimmer. Unsere Generation linksgrüner Frauenrechtlerinnen aller Parteien in den Parlamenten hier auf den Straßen verdingen sich als die Generation der willfährigen Steigbügelhalter und Willkommensklatscher. Sie werden in die Geschichte eingehen als die Frauen und Frauenrechtlerinnen, die uns einer zutiefst totalitären Ideologie, dem Islam, ausliefern, und zwar unter dem Deckmäntelchen von Toleranz. Sie liefern uns aus der Geschlechtertrennung und der systematischen, strukturell in dieser sogenannten Religion angelegten Benachteiligung für Frauen. Sie hinterlassen unseren Töchtern und Enkelinnen einen islamisierten Bundesstaat Deutschland in einem zentral regierten islamischen Europa. Ja, jetzt wird natürlich ein bisschen dick aufgetragen, auf jeden Fall. Ja, jetzt übertreibt's echt. Ja. Also schon alleine die sogenannte Religion, ne? Also tut mir furchtbar leid, liebe Frau, dass ich das sagen muss, aber Frau Höchst, das ist schon auch eine Religion. Also ich meine, die das hat Religion gerade sind der auch Chris nicht gesagt, der Chris, liebe Zuhörer. Chris hat gerade gesagt, dass der Islam eine Religion ist. Streich euch diesen Tag rot im Kalender. Ja, wieso? Der Mann hat noch nie was über Religionen gesagt, was nicht irgendwie negativ gefärbt. Wieso, dass der Islam eine Religion ist, sagt doch eher was Negatives über die anderen Religionen. So kann man das natürlich auch sehen. Ja, aber ich denke mal, sie meint das eher so nach dem Motto, ja, mein gutes Christentum oder so, das ist doch okay, so, aber Islam ist böse. Sag mal, Chris, fühlst du dich eigentlich immer angesprochen, wenn Leute Christentum sagen? Ja, ich habe ja schon mal erlebt, dass ich in einem Flugzeug. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich saß schon, ich saß schon mal ein paar Stunden in einem Flugzeug mit so einer Gospelgruppe aus Kalifornien, die das alles nicht mochten, was ich ihnen so zu erzählen hatte. Und als wir auf dem Rollfeld in Frankfurt standen, meinte der eine dann so, mich nach meinem Namen zu fragen. Und als ich dann halt so antworten musste mit auf Englisch halt Christian, da gab es dann wieder ein großes, breites Lächeln in seinem Gesicht, so nach dem Motto, sei vorsichtig. Das ist ein, du bist dann der verlorene Bruder von Humongous, ne? So nach dem Motto, das ist ein Zeichen, so er ist doch ein Guter. Aber da wäre ich ganz Stuart gewesen auf dem Flug. Sie haben die Zeichen der Zeit doch noch gar nicht erkannt. Wir brauchen nicht in ferne Länder schweifen, um uns dort anzuschauen. Oh Gott, ja, es gibt Frauenbeschneidung, es gibt Kinderehen, es gibt Polygamie, es gibt Ehrenmorde. Ja Mensch, kehren wir vor der eigenen Haustür, das haben wir doch längst alles hier. Ja, und was ist los mit uns? Haben wir eigentlich im Kampf für die Frauenrechte nachgelassen? Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in Deutschland tatsächlich dahin gekommen, dass wir als Gesellschaft diese Probleme kultursensibel überhaupt nicht ansprechen dürfen, weil dann immer ein wie auch immer gearteter Rassismusvorwurf im Raum steht. Überhaupt hat es in Deutschland seit vielen Jahren Methode, den Artikel 4 des Grundgesetzes zur Religionsfreiheit absolut zu setzen und von diesem alle anderen Artikel abzuleiten. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie damit, mit dieser Geschichte, die Würde der Frau dem jeweiligen Dogma der jeweiligen Religionszugehörigkeit unterordnen? Na, herzlichen Glückwunsch! Ja, also mit der Einschränkung, Mit der Einschränkung auf das Geschlecht gebe ich ihr natürlich nicht recht, aber prinzipiell die Aussage ist goldrichtig. Also das einfach, ist ja auch einfach, das einfach der Schluss, so, na dann herzlichen Glückwunsch. Das ist ein sehr geiles Soundbite, das muss unbedingt, wenn wir irgendwann ein Soundboard kriegen, brauchen wir das. Na, herzlichen Glückwunsch. Kannst du kurz zurückspulen, so ganz wenig, ich will das nochmal hören, das war perfekt. Ja, also auf jeden Fall dieses, dass man Religionsfreiheit allem überstellt, das hatten wir ja letzten Sonntag auch, ne? Also mit diesem Ding von wegen, ja, Tiere schächten, so, das muss doch gehen, so, kann man doch nicht sagen, dass das schlecht ist. Ja, genau, genau. Erwarteter Rassismusvorwurf im Raum steht. Überhaupt hat es in Deutschland seit vielen Jahren Methode, den Artikel 4 des Grundgesetzes zur Religionsfreiheit absolut zu setzen und von diesem alle anderen Artikel abzuleiten. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie damit, mit dieser Geschichte, die Würde der Frau dem jeweiligen Dogma der jeweiligen Religionszugehörigkeit unterordnen? Na, herzlichen Glückwunsch! Die betroffenen Frauen kommen hier in Deutschland nicht in den Genuss von Freiheit und Gleichheit, wie es uns aber hier in Deutschland vom Grundgesetz garantiert wird. Ich sage Kinderehen hier in Deutschland, ich sage Polygamie. Als Polygamist, als Deutscher, Biodeutscher, kommen Sie ins Gefängnis. Ja, sind Sie aus Syrien, kommen Sie ins Fernsehen. Herzlichen Glückwunsch! Weißt du, das ist jetzt das AfD-Totschlag-Argument so zum Schluss? So, na, herzlichen Glückwunsch! Du wolltest dich überreizen. Jesus. So, meine Damen und Herren, heute im Jahr 2018 ist es klar, dass echter Feminismus notwendigerweise wertekonservativ ist. Er muss es sogar sein, denn er will die freiheitlichen Errungenschaften für Frauen bewahren. Er will ihnen ihre Rechte bewahren, ihnen Schutz und Sicherheit bieten und er will präventiv wirken, indem er endlich aufhört zu beschönigen und zu vertuschen. Herzlichen Dank. Ich dachte, Sie wollten es nochmal sagen. Ja, was mir da auf jeden Fall fehlt, und das muss ich halt auch nochmal anmerken, ne? Also ich kann, also diese AfD, wenn ich da Fan von denen werden soll, dann kann ich euch ganz klar sagen, was mir fehlt. Nämlich diese ganze Nein-heißt-Nein-Scheiße, die sie da gemacht haben, die muss auf jeden Fall angegangen werden. Das ist mir vollkommen egal mittlerweile, wer das macht, aber ich finde es nicht hinnehmbar, nicht vernünftig, und ich kann es mir auch nicht erklären, wie das, warum das so sein soll, dass dieses Gesetz, was ja eigentlich, wie vorhin schon gesagt, vom Tisch war, im Papierkorb war, weg war, wie man das jetzt quasi so als gegeben für alle Zeiten irgendwie hinnimmt, ist mir nicht begreiflich. Also warte, das, die Gesetzgebung war schon, wie du gesagt hast, weg so, aber trotzdem wird es jetzt hingenommen, als sei es nicht weg? Ja, also sie haben ja nach der Kölner Silvesternacht haben sie dieses Gesetz ja durchgepusht. Und jetzt ist es Gesetz. Aber das bedeutet ja nicht, dass das immer so sein muss, sondern ich erwarte jetzt halt eben von so einer AfD, wenn sie wirklich eine Alternative sein will, bla bla und so, dann erwarte ich halt, dass sie das jetzt quasi angehen, dass dieses Gesetz halt wieder gestrichen wird, dass dieser Quatsch wieder zurückgerudert wird. Und eigentlich auch diese Istanbul-Konvention. Mhm, okay. Mit der Geschichte, wie das gerechtfertigt wurde, bezweifle ich, dass die AfD das als eines der ersten Themen angehen wird, weil es wurde ja gerechtfertigt mit Übergriffen auf Frauen, die da in Köln passiert sind. Und das ist ja eigentlich auch eine Sache, die der AfD, denke ich mal, sogar gefallen hat. Die Tragweite ist den meisten Leuten da nicht bewusst und deswegen habe ich da wenig Vermutung, dass die, also ich habe wenig Hoffnung, dass sie das angehen werden. Ich habe auch wenig Hoffnung. Obwohl es natürlich schön wäre, wenn es irgendwer angehen würde, aber ich würde mir hoffen, dass die FDP das mal machen würde. Ja, das würde ich normalerweise auch hoffen, zumal ja einige Leute von denen sich halt im Vorfeld auch anderweitig ausgesprochen hatten. Das Problem ist nur, weil ja diese tollen liberalen Frauen von der FDP auch in diesem deutschen Frauenrat drin sind, beziehungsweise zum Beispiel in Niedersachsen auch im niedersächsischen Frauenrat und da neben Leuten von den Grünen, von der SPD, von der Linkspartei sitzen, die das natürlich alles gut fanden. Wo gab es auch entsprechende Anträge, die meines Wissens nach auch durchgekommen sind. Also Parteibeschluss ist quasi, dass wir das jetzt gut finden. Und deswegen rechne ich da auch nicht damit, dass das kommen wird. Also ich setze mich nach wie vor hin und erzähle den Leuten, auch wenn es ihnen zum Ohren raushängt, gerne bei allen möglichen Stammtischen und Zusammenkünften, dass es halt meines Erachtens nach nicht hinnehmbar ist, eine Riesensauerei, diese Sachen. Und ich werde da auch nicht müde und nicht aufhören. Aber ja, es ist eigentlich auch nicht zu erwarten, dass sich da irgendwas tun wird. Dame kommt vorhin noch mal, das ist ja eine Lehrerin gewesen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie die da vor der Klasse steht und sagt so, ja, das ist ja toll. Ne? Hat du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Hast du richtig gesagt, ja. Kannst dich widersetzen. Die Rednerin ist die Kollegin Katja Suding, FDP. Ja, apropos FDP, jetzt wird es auch enttäuschend. Lass mich fragen, wir kriegen best Vielen Dank, Herr Präsident. Von den Reden von Barley und der Schön. Ja, so als kleiner Hintergrund, es war ja zwischenzeitlich, als die Jamaika-Sondierungen noch liefen, weil irgendwie das Gerücht am Laufen, dass Frau Suding als Familienministerin, als Frauenministerin halt in der Rede stand. Und das war ja damals so, dass gleich direkt diese ganzen Pinkstings und so alle auf die Barrikaden gesprungen sind und meinten, oh mein Gott, doch keine von der FDP. So nach dem Motto, ja, nachher werden auch unsere Gelder gestrichen und es gibt irgendwie mal wieder liberale hier Politik und Nichtgleichstellung und diesen ganzen Kram. Ja, aber nach dem, was jetzt kommt, also das einfach mal so im Hinterkopf behalten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Höst, ich weiß ja nicht, ob man in Ihrer männerdominierten Partei tatsächlich zum Weltfrauentag eine solche Rede halten muss, um Karriere machen zu können, aber das war peinlich und völlig an der Realität vorbei. Ja. Wirft sie ihr gerade vor, sie habe die Rede dann nur aus Karrieregeilheit gehalten? Hä? Weißt du, was peinlich ist? Ist jemanden als Aufmacherargument auf sein Geschlecht zu reduzieren. Das ist richtig cool. Das ist überhaupt nicht peinlich. Ja, aber auch was unterstellt sie das allen Politikern? Oder ist es nur für die Frau von der AfD? Weil das keine hundertprozentige Hymne auf Frauenfortschritt irgendwie war. Das ist mir scheißegal. Sie kann doch deswegen nicht anzweifeln, dass eine Kollegin, also da kann behaupten, dass eine Kollegin von ihr ihre Rede nur aus irgendwie Publicity-Geilheit hält. Ja, ich finde es auch. Was ist denn das für ein Umgang miteinander? Ich finde es unmöglich und auch von wegen an der Realität vorbei. Das war überhaupt nicht vollkommen an der Realität vorbei. Also da waren einige Sachen dabei, die vollkommen an der Realität vorbei. Also der zentral regierte Islamstaat Europa. Ja, aber dann geht man darauf ein, anstatt darauf einzugehen, wer die Aussage getroffen hat und in welchem Kontext und an welchem Wochentag oder Monatstag oder Feiertag oder wie sich wer fühlt. Das so, und aber dann darüber reden, was peinlich ist, ne? Ja, und vor allen Dingen auch in ihrer männerdominierten Partei. Also das ist ja auch schon wieder so ein Kram, warum macht man der das jetzt zum Vorwurf, dass da, ich meine, sie hat sich ja nicht ausgesucht, welche anderen Leute da irgendwie mit auf den Landeslisten beziehungsweise auf den Mandatsplätzen da irgendwie sind. Also vor allem würde ich dann noch sagen, dass der beste Tag eigentlich, an dem man die Frauenrechtsbewegung kritisieren sollte, ja, so öffentlich halt auch im Bundestag eben, ist eben der Frauentag, so. Weißt du? Aber ja. Ja, normalerweise schon. Vor allen Dingen, wenn das eine Debatte sein soll. Ja, genau. Meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten treten dafür ein, dass alle Menschen, Männer und Frauen, weltweit selbstbestimmt in Freiheit und ohne Angst leben können und dass sie eigenständige Entscheidungen treffen können. Die Grundvoraussetzung für ein solches Leben ist Zugang zu guter Bildung. Ein selbstbestimmtes Leben bedeutet aber auch, selbst über den eigenen Körper zu verfügen. Ja, und auch eine Voraussetzung dafür ist, dass der Staat nicht irgendwie eine komplette Schieflage in der Juristerei irgendwie hat. Ne? Wo es eine privilegierte Sorte von Menschen gibt, deren Wort irgendwie über jeden Zweifel erhaben ist. Sexualität, Partnerschaft, Fortpflanzung und berufliche Orientierung selbst zu bestimmen. Und ich möchte den Internationalen Frauentag mit einem etwas anderen Akzent als meine Vorrednerin heute zum Anlass nehmen, daran zu erinnern, dass Millionen von Mädchen und Frauen weltweit ganz weit davon entfernt sind, dieses selbstbestimmte Leben führen zu können. In weiten Teilen der Welt ist die Lebenssituation gerade für Frauen desaströs und erschütternd. Frauen werden zwangsverheiratet, sie werden wie eine Ware verkauft und zur Prostitution gezwungen. Die Vergewaltigung von Frauen wird gezielt als Kriegswaffe eingesetzt und Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt sind der Genitalverstümmelung schutzlos ausgeliefert. Jungs auch. Bleiben ein Leben lang unter den schmerzhaften Folgen. Ja, Jungs auch. Und da gibt es ja eine schöne Sonderregelung in Deutschland, dass das eine quasi doppelt illegal ist. Also einmal als schwere Körperverletzung, was sowieso eigentlich schon reichen würde für die Mädchen jetzt. Aber dann gibt es ja noch einen neuen extra Paragraphen, dann der speziell nochmal die Genitalverstümmelung strafrechtlich regelt. Und für Jungs ist es explizit ausgenommen. Wie, warte mal. Moment. Ja, es ist erlaubt. Bei Jungs ist es auch Körperverletzung, aber nee. Genitalverstümmelung greift da nicht. Nee, es ist noch nicht mal Körperverletzung. Es ist explizit so geregelt, dass das möglich ist. Weil es ja damals dieses Urteil gab in Nordrhein-Westfalen irgendwo und dann hat man ja sich ja extra hingestellt und eine richtig widerliche, das müssten wir uns eigentlich auch nochmal angucken, das war schon zwei Legislaturperioden her, aber es war auch grauenvoll, diese Debatte dazu. Es war ja dieses Ding, wo der Volker Beck, jetzt ist mir auch wieder sein Name eingefallen, sich da damals hingestellt hat und irgendwie gemeint hat, ja, guck doch mal ins Alte Testament, da steht das so drin, dass alles in Ordnung ist. Und wo ich mir dann denke, so, ja, im Alten Testament steht auch drin, dass Homosexuelle gesteinigt werden sollen, lieber homosexueller Volker Beck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Jesus. Oh Mann. Ja, wenn die Dame jetzt hier nochmal ein bisschen auf die Männer eingehen würde, wären die Aussagen ja nicht so ganz falsch. Sie hat es aber extra betont, ja, besonders Frauen werden betroffen. Ja, Frauen werden besonders betroffen. Und zwar werden die von einer geringen Anzahl von Männern unterdrückt, aber diese geringe Anzahl von Männern unterdrückt auch die Mehrheit der anderen Männer. Das wollte ich auch nur nochmal anmerken, weil eben Männerleben weniger wert ist, wie es vorhin auch schon gesagt wurde. Ja. Noch immer müssen Mädchen um ihr Leben fürchten, wenn sie zur Schule gehen. Sie werden das alle mitbekommen haben. Erst vor wenigen Tagen sind in Nigeria erneut mehr als 100 Schulmädchen im Klassenzimmer überfallen und entführt worden. Wer aber keinen Zugang zur Bildung hat, der erlernt auch keinen Beruf und hat nur geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ja, ne, da haben wir wieder unsere nigerianischen Schulmädchen, wo wir vorhin schon gelernt haben, dass das nicht nur die Frauen betrifft. Das wiederum macht wirtschaftlich abhängig und fremdbestimmt in der Regel von Männern. Frauen ohne Zugang zu Bildung, die heiraten früher, sie gebären mehr Kinder, was ihren Zugang zum Arbeitsmarkt weiter erschwert und ihre wirtschaftliche Abhängigkeit noch vergrößert. Und dieser Teufelskreis, meine Damen und Herren, aus Unterdrückung, aus Armut, aus Fremdbestimmung und Schutzlosigkeit, der muss ein Ende haben. Wir nehmen den Internationalen Weltfrauentag daher zum Anlass, den ungehinderten Zugang zu Bildung für Mädchen und Frauen als zentrales Ziel für die deutsche Entwicklungshilfe herauszustellen. Denn Bildung ist die Grundlage und wichtigste Chance. Entschuldigung, aber das finde ich ja jetzt richtig asozial. Warum? Also ich meine, wenn du hier den Leuten das verordnest, da bist du ja noch irgendwie für gewählt worden. Aber warum musst du in, was weiß ich, Afrika auch dafür sorgen, dass es ein Gefälle zwischen den jungen Leuten gibt? Das verstehe ich gerade nicht. Also der Meinung ist, dass es ja in die andere Richtung auch geht. So als ob die Leute da irgendwo, als ob die Jungs da alle studieren gehen würden, während die Mädchen nicht in die Schule dürfen. Vor allem, was mich halt echt daran stört, ist, dass alle diese Nomenklatur übernommen haben, von diesem Sternchen oder Unterstrich oder von innen irgendwie noch immer zu erwähnen, ja, und irgendwie in allen Begrifflichkeiten die Frauen zu erwähnen und hier und da und alles. Aber wenn es dann einfach um eine Aufzählung geht, um wen es da so geht und wer betroffen ist, werden einfach Männer so nach und nach wirklich quasi systematisch einfach ignoriert und nicht erwähnt. Und ich verstehe das nicht. Kann mir das jemand erklären? Die könnten ihre Texte einfach darauf konzentrieren, dass man über Menschen redet. Die würden dir jetzt natürlich sagen, es ist Weltfrauentag, einmal ist nicht Weltmännertag im Jahr. Die gehören schon die letzten anderen 374 da, bla bla bla, den ganzen Scheiß. Weißt du doch, was bei einer Diskussion rauskommen würde. Ja, aber wenn man Politik für alle machen will, und das will man ja machen, dann wollen man die aber Menschen nicht ansprechen und nicht. Wollen die aber nicht. Die wollen Politik für Frauen machen. Ja, dann macht das auch besser verkaufen lässt. Ja, nein. Was sie vor allen Dingen auch aussparen, ist, wenn die Frauen nicht raus dürfen alleine, so nicht unbegleitet, was ist denn dann mit den Männern so? Die müssen die dann die ganze Zeit begleiten, den Arsch hinterher tragen und quasi nur dafür leben, irgendwie, dass es den Frauen gut geht. Weil die dürfen das ja selber nicht, die können ja nicht alleine, können ja nicht arbeiten gehen, irgendwie. Da stellt sich dann die Frage gar nicht. Und das, was die machen, ist dann auch keine qualifizierte, irgendwie super Arbeit. Das ist auch nur Scheiße schleppen für die ganze Familie, einen Arsch hinterher tragen. Mhm. Das ist doch keine freiheitliche Gesellschaft dann für die. Wir können ja mal kurz spoilern. Nachher gibt es noch mal einen Blick darauf, wie es Frauen wirklich geht in solchen Gebieten und was da die Probleme sind und nicht hier diesen reduzierten Kram, den die Frau Suding uns einschenkt. Ja, genau. Nachher, also außerhalb von dieser Debatte hier. Ein Leben ohne Unterdrückung, Ausbeutung und Fremdbestimmung. Bildung ist das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben. Und außerdem muss es darum gehen, die Rechte der Frauen in Bezug auf Sexualität und Fortpflanzung zu stärken. Sie müssen Zugang zu entsprechenden Gesundheitsleistungen haben. Aufklärung über und Mittel zur Empfängnisverhütung, medizinische Versorgung vor, während und nach der Geburt, die sichere und legale Möglichkeit, eine Schwangerschaft zu beenden. Der fortgeschriebene entwicklungspolitische Aktionsplan der Bundesregierung zur Gleichberechtigung der Geschlechter, kurz GAP2. Moment mal, wollen die Hilfe an Abtreibungserlaubnis oder was? Habe ich das gerade richtig gehört? Zwingen wir den Ländern da unten auf, irgendwie Dinge zu implementieren? Ich finde das komisch. Also ich finde, die Grundlage für eine selbstbestimmte Existenz ist die Freiheit. Dass die Dame das Wort Freiheit nicht erwähnt, finde ich bemerkenswert. Also, und wenn du eine Struktur aufbauen willst, eine Infrastruktur, wenn du wirklich willst, dass Leuten es besser geht in einem Gebiet, ja, dann sind deine Chancen viel weiter erhöht, wenn du sie nicht auf deine Identitätspolitik erstmal beziehst und sagst, hier, da sind jetzt mit meiner Politik sind alle Frauen angesprochen. Also, wenn du Priorität setzt auf eine Infrastruktur, darauf, dass es Menschen besser geht, dann sprich gefälligst alle Menschen an und sorg dafür, dass alle Menschen halt Zugang dazu bekommen, was du halt Leuten gibst. Sonst ist es was? Privilegierung. Das ist schwachsinnig. Oh. Formuliert klare Verpflichtung der Ungleichberechtigung von Frauen zu begegnen. Und ganz klar, wir ziehen bei diesem Thema an einem Strang. Aber dennoch gilt, wenn wir den grausamen Menschenrechtsverletzungen weltweit ein Ende setzen wollen, dann müssen die Ziele noch genauer formuliert werden, um sie in der Praxis auch erfolgreich umsetzen zu können. Es muss noch besser evaluiert werden, ob die Ziele auch erreicht werden, damit man weiß, ob eine Maßnahme erfolgreich ist und ob sie es nicht ist, damit man aus Fehlern lernen kann, um erfolgreiche Maßnahmen zu legitimieren und sie auch wiederholt anzuwenden. Und es gibt sie ja auch, diese Erfolge. Ein Beispiel ist Ruanda. Nach dem Genozid vor mehr als 20 Jahren, da durften Frauen in diesem Land nicht einmal Grund und Boden besitzen. In enger Zusammenarbeit mit der danach neu entstandenen Regierung wurden nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung gefördert. Heute hat das Land mehr Frauen im Parlament als jedes andere Land auf der Welt. Und jedes zweite kleine und mittelständische Unternehmen ist in Frauenhand. Da sieht man doch, dass man durch solche Mittel etwas bewegen kann. Erinnern wir uns heute daran, dass wir noch entschiedener für die Rechte der Frauen kämpfen müssen, damit wir in Zukunft noch viel mehr solcher positiven Beispiele zu berichten haben. Vielen Dank. Also positive Beispiele aller Ehren, aber was war jetzt das Positive daran? Also ich meine, positiv kann man ja sagen, aber fand sie es jetzt nur positiv, weil so viele Frauen da sind? Ich finde es generell positiv, wenn es wirtschaftlich da vorwärts geht und so. Und da werden ja wahrscheinlich auch noch andere Gründe dafür verantwortlich sein, außer nur diese Regelung, die sie da angesprochen hat, dass es da so vorwärts ging. Ja, weil nur wenn die Wirtschaft allgemein brummt, können auch Frauen erfolgreich sein. Ist doch logisch, oder? Ja, ja, und nur, wenn Freiheit allgemein vorwärts geht, können auch Frauen frei sein, wie wir ja auch mal in diesem Wahlrecht gemerkt haben. Sehr gut. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Doris Achelbein, Fraktion Die Linke, zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Den Versprechen Taten folgen lassen. Unter diesem Motto hat die UN-Organisation für Geschlechtergerechtigkeit vor 2 Wochen hier in Berlin einen großen Bericht vorgestellt mit aktuellen Daten zu Gleichstellungszielen und zur Diskriminierung von Mädchen und Frauen. Die Befunde bestätigen vieles, was bekannt ist und hier teilweise auch schon gesagt wurde. Weltweit kommen auf 100 Männer, die in extremer Armut leben, 122 Frauen. Weltweit leisten Frauen das 2,6-fache an unbezahlter Sorge- und Hausarbeit. Weltweit erfahren Frauen vielfach Gewalt und sind mit ihren Kindern übermäßig von Verdrängung und Not infolge des Klimawandels betroffen. Weltweit ist der Anteil, ja, den Klimawandel, den gibt es, genau. Weltweit ist Weil der die Anteil Männer tot sind, Frau Achelbein, ihre Männer sind tot. Und das erklärt auch, warum es so viele Frauen gibt, die in Armut leben, weil ihre Männer tot sind. Aber Mars, weißt du denn nicht, dass Frauen eigentlich die wahren Opfer des Krieges sind? Ja, weil die weiterleben müssen. Ja, ja. Verstehe ich schon. In nationalen Parlamenten mit 23,7% immer noch weit von Parität entfernt. Zusammengefasst sind Frauen auf allen Ebenen von verschiedensten Benachteiligungen betroffen. Es gibt auch Fortschritte und erfolgreiche Kämpfe, sicher, aber sie sind ungemein mühsam und geraten immer wieder unter Druck. Anhaltende sexualisierte Belästigung, häusliche Gewalt und Online-Hasskampagnen sind Ausdruck hiervon. Deshalb ist die internationale Frauenarbeit bzw. der internationale Frauentag... Die Online-Hasskampagne gegen Rainer Winkler ist ein klarer Beweis dafür, dass Frauen unterdrückt werden. Habt ihr es nicht gewusst? Vielleicht wichtiger denn je. Die soziale und patriarchale Spaltung zwischen den Geschlechtern hat viele Namen. Gender Pay Gap, wenn es um die strukturelle Ungleichbezahlung von Arbeit geht. Care Gap, wenn es um das Missverhältnis notwendiger und dabei schlecht oder unbezahlter Sorgearbeit geht. Am Ende der Kette steht dann logischerweise der Pension Gap, also die Kluft zwischen den Rentenbezügen, die Altersarmut zu einer zentralen frauenpolitischen Frage macht. Ja, das ist ja auch schon wieder so dieses Ding. Da war ich schon ewig und 3 Tage schon drüber geredet, über diese ganzen Sachen. Was hatten wir nochmal? Pension Gap. Ja, Frauen beziehen aber auch mehr, als sie einzahlen. Also im Durchschnitt. Und sie haben länger was. Höhe ist es auch egal, ob du jetzt 50 oder 100 Euro mehr oder weniger bekommst, wenn es eh nicht zum Leben reicht. Das mal nur ganz nebenbei gesagt. Ja. Und die Frau von der Linken, ne? Was ist mit hier sozialer Gerechtigkeit? Gibt es soziale Gerechtigkeit nur im Ausland? Mit der nur für Frauen. Kampagne? Heute, was ist los? Heute nur für Frauen. Ja. Und diese Nummer mit der unbezahlten Sorgearbeit, ja, also da, das ist ja auch so lustig, dass gerade halt die Linke eben mit diesem marxistischen Konzept von der entfremdeten Arbeit jetzt plötzlich sich so prima anfreunden kann, irgendwie so. Wir vergessen halt auch in der Aufzählung wieder mal den Selbstmord-Gap, den Arbeitsstunden-Gap, den gefährliche Arbeit-Gap. All den diese Burnout-Gap. Lassen wir, ja, Burnout kriegen ja auch Frauen, aber diese eher männlich besetzten Probleme, die mit Statistiken ganz klar zu beweisen sind, die werden da überhaupt nicht reingerechnet. Mhm. Also es wird nur die Rechnung der Frauen aufgemacht und die Männer, die haben ja eh jeden Tag Männer. Ja, und auch diese Nummer mit, dass manche Produkte ja mehr Geld kosten für Frauen. Also das ist ja auch komplett auf den Kopf gedreht und gecherrypickt. Also es gibt jede Menge Sachen, die auch bei Männern mehr Geld kosten, weil halt eben nicht der Friseur und irgendwelche irgendwelche Hygieneprodukte, sondern andere Sachen dann. Ja, also. Ja. Aber ey, das ist doch echt lächerlich. Ich habe mal vor ein paar Jahren diesen Spruch gehört gehabt, hier so als Scherz, ja, so Meteorit kracht auf die Erde, Frauen am meisten betroffen. Ja. So, die Welt geht unter, Frauen am meisten betroffen, genau. Und ich habe das halt wirklich so als Scherz abgetan und so, ja, haha, coole Überspitzelung. Aber das ist doch eigentlich das, was alle diese Leute da gerade mit ihren Aussagen machen. So, ja. Frauen sind die größten Opfer und weil sie Frauen sind, so. Ja, genau. Hier schreibt auch gerade jemand im Chat, ich habe heute meine Wäsche gewaschen und niemand hat mich bezahlt. Genau so ist das. Ja, denken wir mal an die 40% Männer, die sich fortpflanzen. Der Rest muss jeden Tag Care-Arbeit leisten, nämlich für sich selbst. Die waschen sogar und kochen. Wie lange soll diese Gerechtigkeitslücke, die durch nichts zu rechtfertigen ist, eigentlich noch aufrechterhalten werden? Um es klar zu sagen, ein hochentwickeltes Land wie Deutschland zieht die Bilanz der Diskriminierungsformen gegen Frauen nicht unbedingt nach oben. Frauen in Deutschland verrichten im Schnitt täglich 87 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Die Bruttostundenlöhne von Frauen liegen in Deutschland unter Berücksichtigung relevanter Faktoren gut 20% unter denen der Männer. Das ist wahr, ganz fett gelogen, Fräulein. Unter Berücksichtigung der Faktoren liegt es bei 7%. Wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Immer wieder die gleichen Lügen vor allem. Aufgabe, egal wie oft man Frauen vorwirft, sie seien selber schuld oder würden den falschen Beruf ergreifen. Andersherum. Du bist selber schuld und hast den falschen Beruf ergriffen, Doris. Muss ich dir leider sagen. Gedacht, kämen wir weiter. Wenn der Pflege- und Kita-Bereich besser anerkannt, ausgestattet und bezahlt wird, geht der Fachkräftemangel mit Sicherheit zurück und die Frage schlechter Frauenlöhne auch. Und ich frage mich auch, wieso wir uns über Kinderarmut empören, ohne zu sehen, was diese wesentlich mit der Lage von Frauen zu tun hat. Und bei Alleinerziehenden spitzt sich diese Lage leider besonders dramatisch. Entschuldigung. Hast du ein Motorrad mitgebracht, oder was? Ja, aber das ist ja wohl das Dümmste. Ich meine, als wenn die Frauen nicht auch eine Entscheidung treffen würden, wenn sie sich irgendwie von einem Mann trennen. Als wenn Frauen nicht auch... Die haben ja hier die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie ein Kind haben wollen oder nicht haben wollen. Es sind doch alle Möglichkeiten da. Nein, du hörst doch, was das Problem ist. Die Frau soll das Kind in die Kita geben, aber es sind nicht genug Kita-Plätze da, was ja auch der Fall ist. Ich kenne persönlich sehr viele Mütter, die gerne arbeiten gehen würden, können es aber nicht, weil einfach die Strukturen nicht da sind. Also das stimmt. Also gut, dass sie das mal erwähnt, aber danach, was sie danach sagt, ist natürlich absolut nicht satisfaktionsfähig. Was ist... Ja, und die anderen Sachen, ich meine, die treiben natürlich auch dann die Kosten hoch, ne? Also dann können sie vielleicht alle arbeiten gehen, aber dafür ist auch alles teurer dann. Also kriegst du ja auch nicht Kita-Plätze geschenkt. Oder vor allem, wer bezahlt die Kita-Plätze hier? Kommt das aus dem Bundeshaushalt? Nee. Ja. Es ist erschreckend, dass wir diese Debatten regelmäßig von vorne und aktuell wieder verstärkt führen müssen. Weltweit werden Ignoranz und Antifeminismus in neuer Form stark gemacht. Frauenrechte werden herangezogen, um gegen Zuwanderung zu mobilisieren, auch hier im Bundestag, wo sich die Mehrheitsverhältnisse bezeichnenderweise ein gutes Stück weit als Geschlechterverhältnisse abbilden. Frau Barley hat es gesagt. Aber es gibt auch wachsenden Gegendruck durch Frauenbewegungen, die nicht zu unterschätzen sind. Diesen Frauenbewegungen danke ich aufs Herzlichste. Aber die sind alle diese Bewegungen sind von euch finanziert. Und ihr drückt damit von außen gegen das gewählte Parlament. Ist euch eigentlich klar, was ihr da macht? Und dann lobst du das auch noch, Uschi. Ja. Das ist wirklich kaum zu ertragen, wie offen du hier die eigene Astroturfing-Kampagne lobst. Ihr zahlt doch das Geld an die Amadeo Antonio Stiftung und 30 Millionen andere Projekte. Ihr, hier, die heilige Suding, schau sie dir an. Nicht Suding, Kipping. Die heilige Kipping, wie sie ergriffen da sitzt. Oh Mann, ey. Ja, aber irgendjemand muss die Antonio Amadeo Stiftung bezahlen. Irgendjemand. Hallo, gibt es jetzt und die muss jetzt bezahlt werden. George Soros hat schon zu viel anderes Zeug, oder wie? Ja, ich meine, man kann doch jetzt nicht Geld hingeben, okay, also komm. Ja, ich denke ja auch, was ihr natürlich meint, ist noch nicht die AA-Stiftung, sondern halt wieder einen deutschen Frauenrat, niedersächsischen Frauenrat, alles mögliche Frauenräte. Vor 100 Jahren haben Frauen das Wahlrecht für sich und die Allgemeinheit erkämpft. Es waren hierzulande übrigens vor allem Sozialistinnen, die das mit Nachdruck durchgesetzt haben. Vor fast 70 Jahren haben vier Frauen von SPD, Zentrum und CDU im Parlamentarischen Rat gegen massive Widerstände erreicht, dass der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt als unveränderbarer Verfassungsgrundsatz aufgenommen wird. Heute sollten wir uns als Parlamentarierinnen und Parlamentarier fragen, ob es haltbar ist, dass im Bundestag 490 Männer gegenüber nur 219 Frauen Entscheidungen fällen, die Frauen und Männer gleichermaßen betreffen. Doppelt so viele Männer... Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Also, einstimmig. Ja, nein heißt nein, einstimmig durchgekommen. Istanbul-Konvention, einstimmig durchgekommen. Keine richtige Opposition, kein gar nichts. Also, erzähl mir doch nicht, dass das irgendwas wichtig wäre, dass da viele Männer sitzen. Das ist wie die Feministen, die sagen: Hier, Physiker, ja, also in der Physik, diese ganzen Gesetze wurden eher von Männern ausgearbeitet, von weißen Männern und von hetero-weißen Männern. Und deswegen ist das nur so deren Ding, aber wir brauchen jetzt Physik für schwarze Frauen. So, also das ist total lächerlich. Also, wer diese Gesetze erbringt und zu wie viel Prozent da jetzt im Raum Männer und Frauen sind, ist vollkommen egal. Ihr habt alle eure Stimmen, ihr entscheidet aus euch selbst heraus, das ist euer Job, macht den. So, was willst du? Entscheiden über Belange, die in erster Linie Frauen betreffen, wie in der letzten Woche, als an dieser Stelle die Abschaffung des Strafrechtsparagrafen 219a diskutiert wurde, die leider immer noch auf sich warten lässt. Weil wir alles gerne sofort hätten, was wir haben wollen, ohne dass da einer lange drüber diskutiert oder debattiert. So, herzlichen Glückwunsch. Kriegen Sie auch oft genug. Ja, aber vielleicht ist das der Fehler, dass man ihnen oft genug nachgegeben hat. Nee, da geht es um die Werbung für Schwangerschaftsabbruch. Ja, um die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, genau. Es ist höchste Zeit, den Versprechen Taten folgen zu lassen. Es wird Zeit, eine gesetzliche Regelung zur Steigerung des Frauenanteils in Wahlmandaten anzusteuern. Es ist Zeit für die Abschaffung des Ehegattensplittings. Sorgearbeit muss so abgesichert werden, dass sie eine eigenständige Alterssicherung ermöglicht, um nur einzelne Beispiele zu nennen. Viele der hier genannten Handlungsbedarfe wurden in guten Gleichstellungsberichten benannt. Keine davon hat die letzte Regierung wirksam umgesetzt. Und auch der Entwurf des Koalitionsvertrags der möglicherweise kommenden Regierung ist weit davon entfernt, Geschlechtergerechtigkeit und die notwendige Umverteilung von Zeit, Tätigkeiten und Reichtum wahr werden zu lassen. Also der letzte Gleichstellungsbericht und auch der davor wurden nur von irgendwelchen Feministen geschrieben, sind mit anderen Worten das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt sind. An dem letzten hat Anne Wizurek als Sachverständige mitgearbeitet. Die letzte Woche im EU-Parlament war, um dort ihre Vorträge zu halten, die zwei, die sie hat. Dringend notwendigen Rückkehrrecht in Vollzeit bleiben unzureichend. Alleinerziehende kommen kaum vor. Kindergeld wird immer noch auf Hartz IV angerechnet und eine Sozialversicherungspflicht für Minijobs fehlt völlig. Diese Leerstelle wird die Linke nicht so stehen lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, gut. Kindergeld wird darauf angerechnet, weil das ja auch von der Steuer ist. Quasi um die Aufwendung für, also den Grundbedarf des Kindes quasi von der Steuer zu befreien. Dafür gibt es Kindergeld ursprünglich. Und naja, wenn du halt eben Hartz IV bekommst, dann brauchst du das halt nicht. Dann kriegst du ja das Hartz IV dafür. Für den Grundbedarf. Frauen haben sich in der Geschichte sehr erfolgreich gegen Unterdrückung und Geringschätzung zur Wehr gesetzt, das auch. Und der Internationale Frauentag, den wir am 8. März feiern, erinnert daran. Er hilft und ermahnt uns, weiter zu kämpfen, jetzt erst recht, gegen die Wiederbelebung von begrenzenden und begrenzten Frauenbildern, gegen die Zweckentfremdung von Feminismus für spaltende Interessen, gegen Versuche der Entsolidarisierung von Frauen, für Frauenrechte und die Freiheit, selbstbestimmt zu arbeiten und zu leben. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulle Schaus, Bündnis 90 Die Grünen. So, schnell nochmal eine Pille einschmeißen, jetzt wird es extrem hart, nehme ich an. Das ist auch das Letzte, was wir machen, denke ich mal, weil dann haben wir es alle mal durch. Moment, ich habe gerade was verpasst. Worum geht's? Was passiert jetzt? Grüne. Binden ist nie einzig Grüne. Oh, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor ziemlich genau 100 Jahren haben sich Frauen ihr Recht zu wählen und sich politisch zu beteiligen erstritten. Frauen haben sich ihren Platz in der Gesellschaft nicht von Männern zuweisen lassen, sondern sie haben ihn aktiv erkämpft und gestaltet. Und wir Parlamentarierinnen stehen heute hier in dieser langen Tradition mutiger und kämpferischer Frauen. Und manchmal finde ich, ist es gut, sich das bewusst zu machen, auch deswegen, um nicht aufzuhören, für eine emanzipierte und gerechte Gesellschaft zu streiten. Und deswegen finde ich auch, dass wir selbstbewusst sagen sollten, dass wir diese Debatte in der Kernzeit heute hier führen, ist doch eher ein Selbstverständnis, als dass wir zu Dank verpflichtet sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frauen haben viel erreicht in den vergangenen Jahrzehnten. Ein Erfolg zuletzt war nicht allein das Sexualstrafrecht. Das war ein gemeinsamer Kampf von Frauen innerhalb und auch außerhalb des Parlaments über die. Ja, da hat sie auch gerade wieder da in Richtung Bühne gezeigt, ne, wo die Frauenverbände sitzen. Fraktionsgrenzen hinweg und das Nein heißt Nein, das war ein Meilenstein in puncto Frauenrechte. Und. Ach ja, erklär mal wie. Und dort entlang muss es weitergehen, liebe Kolleginnen, denn Frauen geben sich nicht mit dem zufrieden, was wir haben. Das ist gut so. Die Gleichberechtigung wird viel diskutiert, aber real liegt wirklich noch viel im Argen. Kritik an zu wenig Erreichtem, sei es die fehlende Entgeltgleichheit, der nicht ausreichende Gewaltschutz für Frauen, für alle Frauen oder der geringe Frauenanteil in den Parlamenten, all das bleibt und die Kritik bleibt auch. Ja, also überhaupt nicht vorhandener Gewaltschutz für Männer und nicht mal die Sache mit der Beschneidung. Aber neu ist, und das ist entscheidend und das ist, was sich geändert hat, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass es eine Rückwärtsbewegung gibt. Ja, es gibt eine Bewegung, die erreicht ist und die Rechte von Frauen wieder in Frage stellt. Die Forderung nach deutlich mehr Geburten, zum Beispiel danach, dass Frauen möglichst viele Kinder in diesem Land gebären sollen. Die Forderung danach. So, es kommt einer hin und fordert das so. Und dann sagt ihr alle, nee, und dann ist nicht. Und auch inklusive der Freigabe nach Adoption, eine Idee aus dem Hause der AfD, das kam übrigens auch schon von der Union. Das ist so vollkommen irre, das ist so absurd, das ist Bevölkerungspolitik mit dem Rechenschieber. Und das ist pure Bevormundung von Frauen, die an dieser Stelle überhaupt nicht mehr gefragt werden. Und an dieser Stelle sage ich, das ist die Frauenpolitik der AfD in der rechten Seite dieses Hauses hier. Die Gabe von den Grünen wirft gerade anderen Bevormundungen vor, das finde ich ironisch. Ja. War eigentlich ist schon wieder AfD-Debatte? Habe ich was verpasst? Oder reden die immer dasselbe? Ich sage Ihnen auch, Frauen lassen sich nicht vereinnahmen. Frauen damals wie heute lassen sich ihren Platz nicht diktieren. Liebe Kollegin, die nächste Bundesregierung wird an dieser Stelle richtig liefern müssen, weil die großen Hebel für mehr Gleichstellung, die vermisse ich im COA-Vertrag. Nicht mal die Steuerklasse 5 wollen Sie streichen. Auf die Umsetzung des zweiten Gleichstellungsberichtes können wir sehr gespannt sein. Und wir können sehen, beim Equal Care, der erinnert uns daran, dass immer noch über 80% der Sorgearbeit von Frauen geleistet wird. Und die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen, dafür brauchen wir Lösungen. Wir Grüne werden Sie da treiben. Da können Sie sich drauf verlassen. Und liebe Kollegin, es ist auch treiben. Was hat sie gerade gesagt? Die will jemanden vor sich hertreiben. Oh. Das ist ja krass. Ulle. Krass. Empörung. Unübersehbar, wie viele Frauen in Bewegung sind für ihre Rechte, für die Gleichberechtigung. Vor Jahren hatten wir den Hashtag Aufschrei. Na. Den hatten wir, ja. Da haben wir eine Pille genommen. Oh mein Gott, nein, jetzt habe ich so Vietnam-Flashbacks von diesem Scheiß Ding. Wer hatte den? Wir hatten den. Haben die den nicht selber gemacht? Aus dem Tempodrom, Charlie. Sie haben Maschinengewehre aufgebaut. Jetzt ist eine völlig neue Dimension erreicht. Wir haben MeToo überall. Wir haben MeToo hier in der Debatte, international in den USA. Und es ist eine Debatte über den alltäglichen Sexismus, über die Frage, wann eine Grenze überschritten ist. Wer Verantwortung trägt, vor allem dann, wenn Machtgefälle im Spiel ist. Ja, Männer tragen Verantwortung, aber Frauen sollen überall hin und in Führungspositionen und weiß der Teufel nicht was. Ich finde das gerecht, wenn Frauen irgendwie am schlimmsten unter allem leiden. Dann, Ich finde das echt interessant, ich finde es echt interessant, wie das Argument zu Grenzen, wenn es um Länder geht, gehören irgendwie aufgelöst, bis hin zu, ja, ein ganzes Land soll mal als Nation einfach mal sterben. Aber Grenzen, wenn es um die persönliche Sicherheit geht, das ist wichtig. Besonders wenn es um Frauen geht. Da sind die Grenzen ganz, ganz wichtig. Und das ist ganz wichtig. Ja, vor cool. Allem Grenzen, das ist so wie Gründe. Ja. Ne? Aus Gründen ja, und. Wenn die das nehmen. Mit dem Missbrauch der Machtposition, das sieht man halt immer, wenn es eine Konstellation gibt, wo eine Frau die Machtposition hatte und dann den Mann ausgenutzt hat. Oder hier vor ein paar Tagen gab es beispielsweise einen Fall, da ging es um eine Lehrerin, die halt einen minderjährigen Schüler, ja, könnt ihr euch ja denken, was da passiert ist. Und es ist auch wirklich so gewesen, dass sie halt wirklich auf ihn eingewirkt hat und das ist schon konsentmäßig gewesen, aber sie hat schon sehr auf ihn eingewirkt und hat ihre Machtposition auch ausgenutzt, ist deswegen auch vor Gericht. Aber die ganze Diskussion darüber ging dann so, dass halt irgendwelche Bikini-Fotos von der gezeigt wurden, dann ging die Diskussion dafür, oh ja, die Lehrerin würde ich aber auch ganz gern mal hier so. Da wurde die Diskussion so abgelenkt. Das ist meistens so, weil ja auch, wenn es andersrum ist, wird ja auch irgendwie, dann soll ja quasi auch, ist es ja eigentlich auch egal, was das Mädchen dann davon hält, so. Da wird ja immer einfach pauschal davon ausgegangen, dass es da gar keine Möglichkeit gibt, Zustimmung zu geben. So nach dem Motto, das ist ja ein alter Sack so, ne? Und deswegen ist der halt auch ein Sexualstraftäter dann. So, und dieses ganze Argument so, wenn der Vergewaltiger gut aussieht, ist es halb so schlimm, ist total dämlich, weil es geht darum, dass du jemanden vertraut hast und dann wurde das Vertrauen halt irgendwie misshandelt, ja, es ging dann zu weit und das war etwas, wo du halt eventuell entweder nicht in der Lage warst, die Situation selbst richtig einzuschätzen, weil du zu jung bist oder, ja, wo es halt gegen deinen Willen aktiv gegangen ist, ja, und das Problem daran ist egal, wie gut die Person aussieht, du hast dann einfach gebrochen das Vertrauen zu Leuten und dann hast du selbst für weitere Beziehungen dann mit Leuten eben so einen Knacks im Kopf, wo du halt ja ein Trauma davon trägst. Ist doch scheißegal, wie heiß oder wie ekelhaft die Person ist. Das, was mit dir gemacht wurde, war eine Misshandlung. Das ist vollkommen egal, wie man dabei aussieht. An dieser Stelle wieder der Hinweis, immer zur Polizei gehen, wenn was passiert. Ja. Das ist halt noch die Frage, ob das jetzt wirklich der Knackpunkt ist, weil in vielen Fällen, also es gibt ja halt, also im Englischen gibt es ja diesen Begriff Statutory Rape sozusagen. Also allein dadurch, dass es halt ein Machtgefälle gibt und du das ausnutzt, hast du quasi eine Vergewaltigung begangen, jetzt egal, unabhängig davon, was das Opfer quasi dazu zu sagen hat. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Darüber finden Gespräche statt. Auf den Partys, an den Küchentischen, in den Klassenzimmern und vor allen Dingen an den Arbeitsplätzen, da, wo Abhängigkeiten vorprogrammiert sind. Bekannte Filmgrößen danken ab, weil MeToo ihre Taten, ihre Erniedrigungen, ihre Vergewaltigungen beleuchtet. Und es ploppen auch hier immer mehr Fälle, auch nicht nur in der Filmbranche, auf. Ja, irgendwelche Anschuldigungen. Können mal was dran sein, mal nicht was dran sein, so und so. Und ja, im Endeffekt geht ihr jetzt davon aus, so von wegen, ja, dann müssen die halt alle weg. Wenn einer mit dem Finger auf die zeigt. Hexenprozess. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kraft dieser nicht mehr wegzudenkenden Diskussion MeToo liegt daran, dass Frauen und inzwischen auch Männer aufgehört haben zu schweigen. Sie sagen, was war. Und Frauen haben sich diesen öffentlichen Raum angeeignet und besetzen ihn. Über MeToo sind wir jetzt an die zentrale Frage der Geschlechterpolitik und der Geschlechterfrage gekommen. Wir sind angelangt an der Macht. Wem hat Harvey Weinstein ans Knie gefasst? Weißt du, das Ding ist halt so, sie hat ja jetzt gerade quasi buchstäblich gesagt, dass eigentlich alle Aussagen, die von Frauen da zu MeToo gemacht wurden, alle korrekt waren und alle richtig waren und da gibt's auch gar nichts zu hinterfragen, was soll's, ja? Frauen, zum einen und zum anderen sagst du jetzt, die zentrale Frage ist die Macht schon wieder, ist schon wieder die Macht, schon wieder Bundestagsabgeordnete redet irgendwas von Macht, die andere Leute haben. Ja, ne? Guck mal den Typ in der Mitte vom Stadt. Ah, zu spät. Der hat gerade richtig so gebetet, hat er einen. Hey, aber wisst ihr noch damals, als das mit Köln war an Silvester und dann waren alle so empört und das war so voll schlimm, weil Übergriffe auf Frauen, dann waren die Linken total, also dagegen, dass man, dass die Rechten diesen Fall politisieren. Und als es dann am nächsten Silvester dann drum ging, dass da jetzt die Polizei am Bahnhof dasteht und mal so Leute checkt und quasi Racial Profiling betreibt, so. Also das kann ja auch eigentlich nur eins bedeuten. Nämlich, dass die ganzen Migranten da alle das Machtgefälle ausgenutzt haben. Die sind einfach so unglaublich mächtig. Ja, aber das geht da nicht. Die sind doch unterdrückt. Das sind oft People of Color. Ja, Unterdrückte ja, können ja nicht unterdrücken. Das not compute. Error. Das kann ja nicht sein eigentlich, weil wir haben ja gerade gelernt, dass das Machtgefälle das Problem ist. Das sind nicht die Fakten, die ihr sucht. Die Regeln, wer steht oben und wer steht nicht oben. Und darum ist es unsere Aufgabe und... Auch als unten bekannt. Hört ihr das da unten? Könnt ihr mich hören? Ich bin die Ulle, Bundestagsabgeordnete. Wichtig ist, wer steht oben und wer steht unten. Ich stehe gerade oben, aber das ist beachtet das nicht. Hier ist gar keine Leiter. Und klarer denn je, wir setzen uns dafür ein, dass Frauen so leben können, wie sie möchten. Ohne Klischees, eigenmächtig, selbstbestimmt. Wie sie leben, Frauen, was sie tun. Ohne Klischees. Frauen können ohne Klischees gar nicht überleben. Frauen sollen so leben, wie sie wollen. Und wenn sie ein Klischee leben wollen, sollen sie von mir aus auch ein Klischee leben. Ist doch vollkommen egal. Will die jetzt die Leute von etwas, von einer Lebensform abhalten? Das ist ja noch das ist ja leider noch viel, viel ekelhafter. Die sind ja tatsächlich der Meinung, dass irgendwelche Stereotypen und solche Sachen Voreingenommenheit, dass sie zu Gewalt führen. Also quasi dadurch, dass du ein bestimmtes Bild irgendwie davon hast, was eine Frau irgendwie ausmacht, da kannst du sie auch gleich packen und prügeln, weil das wird sowieso dadurch passieren, dass du halt eben diesen Gedanken in deinem Kopf hast. Und deswegen muss man ja auch rein in deinen Kopf und alles ändern und die ganze Gesellschaft umstrukturieren und alles anders machen. Ja. Ich finde das halt auch echt toll, dass dieselben Leute dann sagen, hier, Männer können überhaupt nicht über Frauenthemen reden, weil sie selbst keine Frauen sind und deswegen können sie auch keine irgendwie halbwegs fundierte Meinung dazu haben. Warum redet Anita Sarkeesian dann über Videospiele? Ja, nee, dann ist halt die Frage so, wie können dann Frauen überhaupt sagen, dass sie das Patriarchat durchschauen und wissen, was man tun muss? Die sind ja nicht das Patriarchat, die können es nicht irgendwie kritisieren. Können die gar nicht. Die sind ja keine Männer, weißt du? Schach, wie sie sich kleiden, all das entscheiden Frauen und zwar selbst. Und klar ist auch, hinter die erreichten Erfolge, hinter die Errungenschaften, hinter all die Sachen, die seit über 100 Jahren von Frauen erstritten worden sind, da will keine Frau, vielleicht außer aus der AfD, in diesem Land wieder hinter zurück. Und ich sage zu MeToo, was für eine kraftvolle Bewegung, eine, die Millionen Frauen und Männer, die uns als Gesellschaft nach vorne bringt. Und dazu gehört zwingend die sexuelle Selbstbestimmung. Es gibt Tendenzen, den Frauen Ich bin gerade wieder so ganz schreckliche 1984-Vibes. Das war damals so eine ganz wichtige Entscheidung. Und da haben wir angefangen, die bösen Elemente unserer Gesellschaft irgendwie auszurotten oder was auch immer. Und seitdem Stoff ist Krieg und Stil. Ja, MeToo als 2 Minuten Hass, ne? Für uns ist in diesem Moment sehr klar, dass § 219a im Strafgesetzbuch nichts zu suchen hat. Im 21. Jahrhundert... Das ist das jetzige Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert sollten Frauen sich bestmöglich informieren können. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was an richtigen und wichtigen Informationen falsch sein soll, auch online. Hallo? Moment mal, wovon redest du? Von Deutschland? Habt ihr ein anderes Internet, von dem ich nichts weiß? Gibt es ein Frauen-Internet und ich logge mich automatisch ins Männer-Internet ein? Sie meint wegen diesem Schwangerschaftsabbruch-Ding. Weil da doch auf irgendwelchen Webseiten was von Schwangerschaftsabbruch stand und dann gehen die Leute hin und sagen, hier, das ist Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch, also irgendwelche Fundamentalchristen. Das ist aber doch wohl im Endeffekt nur strafbar, wenn das Ärzte machen auf ihren Webseiten, oder? Habe ich das falsch verstanden? Das, also soweit ich weiß, ging es um Ärzte. Familie oder so darf doch Unterlagen einstellen, wo Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen drinstehen, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne mich da auch nicht aus. Müssten wir jetzt mal mit den Affenkränzchen-Damen telefonieren. Und es ist spürbar, dass aktuell die Stimmung brodelt und zischt. Es ist wirklich was los in der Geschlechterfrage. Aber ich sage auch denjenigen, die nach alten Zeiten rufen, nach Zeiten, die für Frauen nie gut waren, die immer schlechter waren als bisher, sei gesagt, diese Zeiten sind endgültig vorbei, denn Frauen gehen nach vorne. Danke. Nochmal die Frage, wer ruft? Wer ruft? Nicht mal die Dame von der AfD hat danach gerufen, zumindest so, wie ich es verstanden habe. Hat die nicht nach einem Rückschritt gerufen, wie die Dame das jetzt hier gerade gesagt hat? Ja, aber du weißt doch, wie die das definieren. Das ist doch alles irgendwie falsch. Alles, was nicht 100% auf Linie ist, ist Rückschritt, ist Backlash, ist keine Ahnung was. Kritik, ja, aber sie tun halt auch ständig so, als wäre da irgendwo eine andere Gruppe, die mit aller Macht all diese Errungenschaften rückgängig machen will. Aber das ist Don Quixote, also, nee, das ist zu viel Ehre. Also. Ja, oder zum Beispiel halt das, was sie machen an Gleichstellungspolitik. Also würde ich halt schon sagen, dass das halt weggehört. Und für deren Sicht wäre das halt ein Rückschritt. Ja, weil Gleichstellung, nochmal gesagt, halt nur Frauenförderung explizit heißt. Ja. Nur Frauenförderung. Eben, also vor allen Dingen strukturell. Struktureller gerade. Sexismus, das, worüber sie sich sonst immer beschweren, das ist an dieser Stelle auf jeden Fall gegeben. Das ist in die Struktur eingebaut und es ist Sexismus, es ist basierend auf dem Geschlecht, unterschiedliche Behandlungen. Aber das deswegen ist natürlich nicht das Problem. Deswegen geht es nicht mehr um Gleichberechtigung, sondern um Gleichstellung, das steckt dahinter. Genau. Ja gut, soviel zum Bundestag. Ja, toller Bundestag. Das hier kommt von einer Zuschauerin. Ein interessanter Kontrast. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit gehört, wie das in Deutschland so ist. Und auch zum Teil sogar auch was über Mikrokredite gehört. Und und ich bin auch noch in der glücklichen Lage. Ich kann das so ein bisschen zumindest anekdotisch untermauern, was da steht. All die Sachen habe ich schon als Tatsachenberichte von einem Freund gehört, der 3 Monate im Jahr in Tansania verbringt. Also wie zum Beispiel hier dann halt steht, dass ganz klar der Mann der Chef im Haus ist. Ja, also dass Frauen im Endeffekt da absolut nachrangig sind und auch durchaus, das wäre jetzt aus dem anekdotischen Bereich, dass Männer halt, wenn Frauen krank werden, einfach weggehen und sich eine andere suchen. Und die muss dann sehen, wie sie weiterkommt. Ja. Die Frauen müssen halt da auch Care-Arbeit machen, wie Frau Kipping oder so sagen würde. Aber die Care-Arbeit bedeutet halt da Wasser holen, Feuerholz sammeln, also richtige Arbeit im Gegensatz zu die Spülmaschine ausräumen. Ja. Hier steht auch 16 Stunden allein Wasser holen in der Woche in Mosambik und Uganda. Ja, also das machen dort die Frauen, weil da halt diese harte Trennung da ist zwischen den Geschlechtern, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Also es ist auch wieder aus den anekdotischen Geschichten, also da herrscht einfach dieses Ding, wenn du eine Frau nicht schlägst, dann gehorcht die dir nicht. Und das wird da auch so gelebt. Ja, scroll nochmal ein Stück runter oder ich mache es mir auch nochmal hier auf. Oh, wo war es? Da. Oh. Jetzt hängt mein Rechner. Super. Bin ich noch da? Ja, hier steht das auf jeden Fall. Ja, du bist noch da. Hier steht auf jeden Fall jetzt was von diesen Mikrokrediten. Genau. Dass die zuverlässigere Geschäftspartner bei Mikrokrediten sind. Weil Frauen, das ist aber auch in allen Gesellschaften so, Frauen halten Geld, glaube ich, eher zusammen als Männer. Das kann man als Klischee schon, glaube ich, oder auch, ja, also einfach als Beobachtung ziemlich klar feststellen. Echt? Dazu würde ich sagen, ich kann da jetzt vielleicht keinen weltweiten Standard für setzen, aber im allgemeinen Umgang mit Geld ist es so, dass Frauen sehr, sehr oft, also Frauen treffen eher Konsumentscheidungen und Männer treffen eher Anlageentscheidungen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also alle, ausnahmslos alle Leute, die ich kenne, die eine Privatinsolvenz hinter sich haben, sind Frauen. Es gibt genug Männer, die auch Privatinsolvenz hinter sich haben, aber Männer sind auch in der Regel, haben die höhere Kreditbeträge und haben die haben ein anderes Finanzierungsverhalten, was als Frauen das haben. Ich finde es sehr gut, dass hier, wo die Mikrokredite angesprochen worden sind, auch zumindest dazu steht, wichtig ist es, jene zu finden, die Geschäfts- und Verantwortungssinn haben, um mit dem Geld etwas aufzubauen. Erfolgreich sind Förderungen immer dann, wenn die Kreditnehmer sorgfältig ausgewählt und kontrolliert werden. Weil ich will noch mal eine ganz kurze Sache zu Mikrokrediten sagen. Dann bin ich auch ruhig dazu. Ja. Es gibt, man muss zwischen zwei Sachen unterscheiden. Wenn es kein Banksystem gibt, was die Leute prüfen kann und sagen kann, okay, du investierst das sinnvoll, hier hast du den Kredit, dann sind Mikrokredite sinnvoll. Wenn es ein Bankwesen gibt und diese Mikrokredite nur genutzt werden, um den Leuten Geld zu geben, die bei den normalen Banken keinen Kredit mehr bekommen, weil sie nicht kreditwürdig sind, dann verschulden die sich immer mehr und das ist nur noch reine Geldmache. Da muss man halt zwischen diesen beiden Varianten unterscheiden. Das jetzt bin ich zu Ende. Aber wäre es nicht auch so, dass in so einer patriarchalischen Gesellschaft der Mann auch einfach sagen kann, gib mir das Geld? Und kein Hahn würde danach krähen. Also das würde ich so erwarten, nach dem, was ich erzählt bekommen habe. Aber ja. Hier das mit den Frauen im Wasser holen, ja, da habe ich mal mitbekommen, wie da halt mal in so einem Dorf Infrastruktur gebaut wurde und man hat ihnen einen Wasserhahn so hingestellt, damit sie nicht irgendwie Frauen rausschicken müssen, damit sie dann kilometerweit laufen, um Wasser zu holen, das alles schwer schleppen und dann körperlich halt am Ende sind, ne? Der Wasserhahn wurde dann kurze Zeit später einfach dicht gemacht und kaputt gemacht von den Frauen selbst, weil diese nämlich dann nicht mehr diesen Weg hatten. Ja, auf diesem Weg, das war die einzige Zeit, wo Frauen wirklich mit anderen Frauen reden konnten. Das war sozusagen wie eine Therapiestunde auf dem Weg dahin. Unter Hitze, unter Anstrengung, körperlich erschöpft, aber trotzdem mit Leuten, mit denen man Leid so diskutieren kann und drüber reden kann und füreinander da sein. Das ist eine ziemlich, ziemlich kranke Welt. Also es ist hart, echt hart. Ja, Mars? Hallo? Ja, ich rede die ganze Zeit und habe das Mikro zu. Wunderbar. Im nächsten Absatz geht es um den Präsidenten von einem afrikanischen Staat, der gefragt wird, halt, was seine Frau politisch so denkt oder welcher Partei sie angehören würde. Und er sagt, das wüsste er nicht. Seine Frau gehört, soweit er wüsste, gehört die Frau ins Wohnzimmer, in die Küche und in den anderen Raum. Also so hart ist es da. Ein Politiker kann da sowas sagen und dann kann man sich vorstellen, wie das unten in der Gesellschaft aussieht. Und dann im nächsten Absatz geht es auch nochmal darum, dass die Frauen halt oft auch verschachert werden, so nach dem Motto, ich heirate dich, weil ich weiß, deine Eltern haben ein großes Stück Land und solche Sachen. Und wenn du dann in so einer Ehe bist mit jemandem, der dich eigentlich gar nicht haben will und dich nur als Mittel zum Zweck sieht, es gibt genug Sachen auf der Welt, wo Frauen wirklich Nachteile haben und genug Orte auf der Welt, wo Frauen wirklich unter einem patriarchalen System leiden. Also das ist, wir lachen immer über das Patriarchat, aber ich glaube, in solchen Ländern ist das halt wirklich, gibt es so eine Struktur. Und da wäre die Arbeit nötig, nicht in unserer aufgeklärten Gesellschaft, wo jeder, den du auf der Straße fragst, wenn es kein Idiot gibt, ist, sagt, ja, klar, sollten Frauen und Männer gleiche Chancen haben und gleich bezahlt werden. Das mal so als Realität nach dem, was uns da die eingestudierten Redner irgendwie vorgetragen haben. Ja, aber man kann sich, es ist immer gut, sich dafür einzusetzen, dass es in den Ländern voranschreitet, weil nur, wenn wir hier perfekte Moralphilosophen sind und uns einfach perfekt verhalten, da ändert trotzdem keiner sein Verhalten, nur weil wir ein gutes Beispiel wären. Also selbst wenn wir perfekt wären und der absolute Safe Space, das würde ja immer noch nicht das Verhalten der Leute woanders verändern. Deswegen, die Leute müssten halt, es müssen halt Anreize geschaffen werden, gesellschaftliche und infrastrukturelle, dass halt Freiheit für Leute ermöglicht wird und dass die Männer auch sehen, dass es für die Männer Vorteile hat, wenn die Frauen mehr Freiheit haben. Dass es für sie auch Vorteile hat. Ja, aber so, da gibt es auch noch in dem Artikel einen Absatz darüber, wie unsagbar unangesehen das in Afrika ist. Aber ich meine, man kann sich ja wünschen, dass es sich zum Besseren verändert und das ja, ist ja aber das kann auch nur wachsen. Also im Ausland muss das kritisiert werden, nicht hier. Das muss doch auch wachsen. Also sonst wäre das ja dasselbe, was die SJWs hier versuchen. Also du wirst nicht von einer Generation auf die andere eine komplette Gehirnwäsche, die dafür nötig ist, dass so ein harter Patriarchatszusammenhalt auseinanderbricht. Ja, ich spreche ja nicht von Gehirnwäsche. Das ist ja genau das, was ich nicht will. Was ich will, ist, dass Anreize geschaffen werden, dass sie selber sehen, was sinnvoll für sie ist. Dass sie erstmal in der Lage sein können, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Ja, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und natürlich wird es nicht mit den richtigen Sachen gemacht. Deswegen ist alles nur ein Pflaster, was man da machen kann und hoffen, dass sich die Dinge verbessern. Und bis dahin gilt, wie so oft, Bertolt Brecht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ich habe auch eine jede Menge auch so Leute auf so Femi-Demos gesehen und gehört, die da auch immer Brecht zitieren mit: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist nicht Brecht. Ist das nicht Brecht? Das ist irgendwas aus der Frankfurter Schule. Das ist nicht Brecht. Moment. Also, da würde ich mich sehr, sehr ins Knie schießen bei gerade, aber das geht mir gerade gar nicht. Den mag ich immer, also ich mochte den schon immer, auch als ich noch ein kleiner linksradikaler Jugendlicher war. Aber ich mag ihn immer mehr, je mehr ich ihn irgendwie... Je älter ich werde, schätze ich ihn mehr. Auch dieses, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und Sachen, die man sich immer wieder mal angucken kann. Ah, stimmt, du hast recht. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ist ein Satz des deutschen Philosophen Theodor Adorno, aus dessen Minima Moralia. Ja. Das ist die Ecke war, wusste ich. Ja, okay. Ich war mir nicht sicher, aber du hattest recht, ja. Ja, und hier haben wir noch mal so ein bisschen, damit wir runterkommen. Der Chat schreit gerade Adorno. Wo sind wir denn hier gelandet, ey? Ihr seid ja alle hier SJ Adornos. Ich möchte ich einbringen, Kulturmarxismus. Ja. Ihr seid alle SJ Adornos. Ja, die sind auf unseren Honeypot voll abgegangen. Jetzt ja, Mann. Haben wir eure wahren Gesichter gesehen. Oi wei, jetzt hat der Jude wieder gelogen. Oi wei, jetzt Trickserei wieder aufgeflogen. Oi wei. The Goyim now shut it down. Ja. Oi wei wei. Du wolltest das dem armen Brecht anhängen, schäm dich. Sag mal, ich weiß, das ist die Seite für Mädchenmannschaft, aber geht's hier auch irgendwie, ist hier eine Auflistung von Männertag? So nee, das ist jetzt einfach mal, das ist einfach nur, ich dachte, zum Runterkommen nach dem ganzen Quatsch könnten wir irgendwie es gebrauchen, die lustigen Titel einiger dieser Veranstaltungen uns anzuschauen. Okay. Nee, da unten ist schon Heidelberg, das ist cool, da kommen wir gleich zu. Hier Baden-Württemberg, Freiburg, um 18 Uhr beginnt Frauenkampftagsdemo, auch wir in Freiburg. Ja, wir brauchen nicht alles vorlesen, aber es sind so ein paar. Hier zum Beispiel, his story is her story. Was ist das? Ist das diese Schlange aus dem Robin Hood Zeichentrickfilm? Sir His oder his story? Ich verstehe es nicht. Das soll ein Wortwitz sein, aber The Left Can't Meme, weißt Bescheid. Ja, ein Wortwitz wäre es, wenn es da bei Story kein S gäbe. Dann wäre es ein Witz. Ja, du müsstest aber History dafür so schreiben. Ein alter Witz, also. Ja. Film und Gespräch anfangen mit Christina Thürmerohr. Beenden. Einfach weiter, Christi. Die Liste ist endlos. Da kommen noch ein paar lustige. Was ist eigentlich Konsens? Ja. Könnte von Weltraumaffen sein. Ne? Wie wird das hergestellt? Wie kommt das in die Dose? Poesie und Gewalt. Das Leben der Gudrun Enslin. Ja. Oh Gott. In Radolfzell. Ihr wisst, wie es geht. Ja, hier Props nach Radolfzell. Singender Frauen, engagiert kämpferisch und sozial. Girl Rising. Ja. Stuttgart, 4. März. Ödemir Rus. Bezahlt wird nicht. Theaterstück von Deutschland geht Clown auf Türkisch. Der gerät in Hauptrolle. Nachttanzdemonstration, auch wieder so, das gibt's hier bei mir auch. Ich finde es einfach nur stressig. Da ziehen dann 2 Stunden lang irgendwelche Hobos auf Drogen mit so 3 Boomboxen auf Autos durch die Gegend. Gesprächscafé mit geflüchteten Frauen. Also die flüchten aus ihrem Kriegsgebiet haben. Ja, das ist auch zum Ausloten. Deinem Café. Auch zum Ausloten von Möglichkeiten der Solidarität. Ja. Es tut mir halt echt leid. Also dieses Sternchen, wenn ich das sehe, ich habe da immer Assoziationen mit so regulären Ausdrücken, so Klini-Stern. So. Feminismus ist für alle da, die Party. Cool. Oh, ja. Wie wird gemeinsames Basteln, warte, gemeinsames Basteln, feministisches Ding. Geh mal kurz hoch, da. Da, hör. Da, hier, gemeinsames Basteln, feministische Basteln. Transparente, Stencils, Schilder für die Demo. Für die Demo, es ist immer alles für die Demo. Oh. Als heute nach der Demo dann die Leute, die da vom SDS waren, in die Mensa kamen, habe ich dann gesagt, hier, ja, man sagt ja immer, dass die Revolution ihre eigenen Kinder ist, aber jetzt kommen die Kinder zum Essen. Nicht schlecht. Ja, ne? Macht es öffentlich. Intergenerationale lesbische Lesung. Ja, okay. Da oben ist was Gutes gewesen. Übrigens, da stellen Mädchen die Arbeit von Astronautinnen vor. Da habe ich absolut mal gar nichts gegen. Action-Walk. Auf jeden Fall MeToo und sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz sind scheinbar ein Herrschaftsinstrument. Jetzt ist es raus. Jovanka Gaspar und Alexander Diepold stellen in einem Vortrag 10 starke Frauen der Sinti vor. Da frage ich mich, ist Sinti wirklich so stark? Musst du mal meine Roma fragen? A Black Woman. Ja, obwohl das wahrscheinlich sogar noch eins der vernünftigeren Themen auch ist, genauso wie das mit den Astronautinnen. Ja, ja. Oh Gott, Sinti und Astronautinnen. Kampfdemo, ja. Ich meine, was soll man dazu sagen? Black Woman Block. Also, ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll. Aufrufe zu einem Hurenblock. Oh mein Gott. Hurenblock. Mein Block. Racial Fetishism Block. Ja, Alter, was sollen die Anime-Fans dann machen? Hier was da, hier, 9. März, Raket-in Sternchen. Frauen, Lesben, Trans, Sternchen, Kampftagsparty. Eine Kampftagsparty, geil. Ich wusste, dass die Liste gut ist. Ich habe sie nicht ganz gelesen. Was ist 9. März? Choose. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wähl aus. Feminismus. Party-Performance-Workshop. Ach du Scheiße. Was ist das? Rakete. In, was? Da muss ich ja noch ein Stück bekommen, um das auszusprechen. Das ist richtig cool, ne? Oh, guck mal, sie zitieren sogar Gina Lisa hier. Protestaktion Team Gina Lisa. Oh Gott, ihr seid so doof. Mhm. Aber es gibt frauenpolitische Rats. Das finde ich gut. Weißt du nicht, was das ist? Just the two of us. We can go home. Soll das jetzt bedeuten, die sollen weggehen? Hier, wir haben aber was Gutes. Gegen den Marsch für das Leben? Was? Oh nein, Darmstadt, nein. Nein, ich komm ja ursprünglich hier so aus Darmstadt nach Heidelberg und, Alter, was ist hier los? 6. März, Südhessisches Bündnis gegen Altersarmut von Frauen stellt sich vor. Kann man sich noch als was Ernstes vorstellen? Workshop mit Trans-Sternchen Menschen verbündet handeln. Okay, um 18 Uhr geht's los mit der Demonstration zum feministischen Kampftag in Darmstadt. Oh Mann, das war heute, habe ich verpasst. Wir feministisches Lesen. Ist auch sicher voll unterhaltsam. Die halten dann das Buch in 90 Grad gedreht und dann lesen die es dann quer. Queere Lesung und Performance von Schwarz Rund, das ist die über diese Insel geschrieben hat, wo die ganzen Sklaven hingeflüchtet sind und jetzt ist da Wakanda. Frankfurt am Main, voller Abend, aktuelle Infos zum 8. März, Vortrag in Englisch, What about the feminist movement in Athens? Okay, das ist sehr obskur. Athens, Georgia? Gewalt, sehen, helfen. Das ist da auch wieder was Vernünftiges. Durchspielen verschiedene Alltagssituationen. Naja, wenn es nicht gerade irgendwie, er hat dich am Arsch berührt. Ich zeig dir jetzt, wie du dich mit Kraft mager dagegen wehrst. Vom Recht auf Gleichberechtigung. Verteidigung. Kassel, 3. und 4. März, feministischer Selbstverteidigungskurs gegen die männlichen Künste. Weißt Bescheid, ne? Weißt Bescheid, ne? Alter, ich will Uma Thurman nicht begegnen, also schon, aber... Feministischer aber. Selbstverteidigungskurs, da muss man echt drauf kommen, ey. Uff. Moment mal, da fehlt aber jetzt das Sternchen, das ist, da sind wir jetzt schon woanders. Da fehlt das Sternchen hinter Frauen überall. Die Vorabenddemo, das ist auch eine Mode, die sich nicht durchsetzen wird, glaube ich. Das ist eine Demo-Version für eine Demonstration. Das ist cool, da kriegst du das. Dann kriegst du das gratis zum Spielen. Kannst mal antesten so. Was ist Awareness? Awareness war, wenn dein Opa bei der Aware macht war. Ja. Da kannst du direkt deine Plakate, kriegst du direkt Material für die Plakate, ne? Möglichkeit Transpiece zu basteln. Was machen Ordnerinnen? Unabhängig von sexuellem Begehren, Geschlechtsidentität, Glauben, Aussehen, ob entsprechend Gesellschaft gesetzt, körperliche oder psychische Normen, also Hängame oder nicht arbeitend oder nicht, also auch Hängame. Die ist sicher da an dem Tag gewesen. Oh mein Gott, oh scheiße, Mann, ich habe gerade das Plakat gesehen. Autorität und bürgerliche Gesellschaft. Ich habe gerade das Plakat dort gesehen gehabt und habe mich erinnert, dass einige Leute da auf der Demo noch so Jutebeutel hatten. Da standen so Parolen drauf wie kein Mensch ist illegal. Produktivität kritischer Theorie, das ist ja besser als Religious Tolerance oder Military Intelligence. Produktivität kritischer Theorie. Han ist ein Stahlbart auf dieser Demo, glaube ich. Frühling der Frauen. Ja, dafür wird es echt Zeit. Und hier wieder was für die dritte Welt. Gute Sache, das. Jo. Hier, Hannover, was hast du verpasst, Chris? Ja. Oh, Lori Penny. Lori Penny, verdammte Scheiße. Ich habe Lori Penny verpasst. Ich hätte an meinem Geburtstag, hätte ich mir Lori Penny in Hannover angucken können. Du hattest Geburtstag. Ich bin so blöd. Dann, Glückwunsch. You know die W. Ja, da hätte ich mir Lori Penny angucken können und schön kotzen können. Bitch-Doktrin. Bitch-Doktrin. Oh mein Gott, ich muss mal gucken, wer hat das finanziert? Lori Pennys Eltern. Welche Abteilung von meiner Kommune? Literaturhaus das? Hannover. Nee, da wird's veranstaltet. Ja, aber... Essays. Und Mito Sanyal war auch da. Oh, Mito Sanyal war auch da. Ist das dieses MeToo-Ding, von dem ich immer höre? MeToo? Gott, den Witz hat sie garantiert noch nicht gehört. Alternative Linke, Subkultur und Politik in Hannover. Tja, das gibt's ja gar nicht. Das klingt fast wie nicht unterstützt von irgendwas. Lori Penny ist einfach hingegangen, hat sich einen Raum gestellt und Leute haben sich um sie herum formiert. Ja, es gibt ja durchaus auch Leute, für die Leute genug Eintritt zahlen. Also doof genug sind genug Eintritt. Ja, verpasst, ne? Vielleicht gibt es irgendwo mal Online-Aufzeichnungen, wäre mal toll. Garantiert nicht. Ja. Hildesheim, Vortrag zu Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Könnte man sich auch geben. Das wäre mal was Ernstes. Ja. Der Tag startet mit einem Frauenfrühstück. Wie immer. Später gibt es dann... Der Tag startet mit einem Frauenfrühstück. Wie viele kann ich denn da essen? Ist das Buffet? All you can eat... All you can eat Frauen. Ja. So, meine ist viel zu salzig. Kann ich eine neue haben? Später gibt es einen Vortrag, von was wir erkämpft haben. Ist das Silikon? Oh, you can oppress Frauenfrühstück. Raise your voices, not your skirts, please. Das hatten wir schon, das war nicht schön. Oh, heute bei der Demo in Heidelberg wurden da Parolen gerufen wie whatever I wear, wherever I go, yes means yes und no means no. Ja, so viel weiter können die sich nichts merken. Ja. Bochum! Liebe, Hass und Solidarität in Zeiten des W. War ein Internet zu lang? Die haben den Link nicht fertig reinkopiert. Wir könnten eigentlich da jetzt was hinshoppen. Schön. www.weltraumhafen.de. Okay, nichts von Gamergate. Ich bin enttäuscht. Person of color by day, rebel of color by night. Ja, das geht mir auch so, nur dass ich nicht auf color bin. Und? Warum lässt du dich von irgendwem gegen mich ausspielen? Bottropper Bündnis gegen Rechts plant Kundgebung. Also mal gucken. Oh, 10. März. Rage Against Patriarchy. Konzert mit Grimhead, Molly Punch, Rip Your Heart. Oh nee. Das ist alles schon wieder so gewalttätig. Guck mal da, 8. März wieder. Frauenfrühstück international mit Möglichkeit der Plakatausstellung. Wie viele essen die denn da? Ich meine, das ist doch auch krass, dann gibt es immer weniger Frauen. 8. März, ist Armut weiblich? Ist Armut sexistisch? Ich weiß nicht, Armut klingt wie so ein Ausländer. Hey, Armut, komm mal her, die reden über dich. Brunch mit musikalischer Begleitung. Und eine interaktive Lesung, oh Gott, mit so einem Wollknäuel. Und die Leute müssen noch weiterlesen, die das Wollknäuel. Da gibt es ja halt echt richtig viele von, ne? Man könnte doch eigentlich, wenn man sich die Liste so anschaut, sagen, dass Feminismus schon im Mainstream angekommen ist, ne? Guck mal, das Fotzenfest. Was war das? Scroll mal wieder hoch. Bin dann zurück. Rave nach dem Frauenkampf. Ja, cool. Ja, super. Ja, da könnte er jetzt wahrscheinlich noch hingehen, da zum Fotzenfest. Fotzenfest. Also wer jetzt noch was vorhat und im Raum 7 wohnt. Und dann musst du am Eingang, da musst genau, du am Eingang hier, 22 fragen, Uhr, Leute, das hat gerade erst angefangen. Das geht noch bis 5, Leute, da. Jetzt aber los. Leute, wenn ihr dann ein Ticket habt, müsst ihr dann nach Eintritt fragen, alle 10 Minuten, darf ich eintreten in dein Fotzenfest? Darf ich in das Fotzenfest? Darf ich mich beteiligen? Ich bin schon ganz versteift vom ganzen Rumstehen und Warten. Aufs Fotzenfest. Ich weiß nicht. Und dann lese ich hier die göttliche Ordnung, Suffragette. Also ich meine, Also wenn ich nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, dass da Leute sich einfach einen Scherz erlauben. Und das sind alles eigentlich nur so Parodieveranstaltungen und nicht ernst gemeint. Aber es ist halt wirklich deren Sinn von Humor. Feministischer Kampftag ist jeden Tag. Entscheidet euch. Ich dachte, es ist jeden Tag Männertag. Was denn jetzt? Uns ist es ja egal. Ich wollte ja sowieso fragen, was heißt denn dieser feministische Kampftag überhaupt? Da oben stand irgendwas von der JVA. Was war das denn? Demo vor der JVA? Das hört sich irgendwie gefährlich an. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen nach oben. Bitte. Da war es unter dem Bild. Vorbereitung für den Protest, aha. Gefangenen Gewerkschaften. Wollen die da vor der JVA demonstrieren oder was? Ja, Frauenjustizvollzugsanstalt. Ja, Gefangenen-Gewerkschaft. Oh Gott. Ja, das Ding heißt Frauenkampftag, weil das irgendwie aus dem Sozialismus irgendwie so ein Ding ist. Das war auch das. Wie können denn die Gefangenen Gewerkschaft, also warum und was soll der Blödsinn? Die sind da zur Strafe. Komisch an. Frauenkampftag vor der Militärbasis, bla oder so. Das wird sich auch komisch anhören. Okay, was ist das hier? 14. März, Vortrag zu Religionsfreiheit und Gleichberechtigung im internationalen Menschenrecht. Da kommt gar nicht Frauen drin vor. Das war ein Fehler von der Uni Magdeburg. Oder? Ach, Lübeck, was Interessanteres hättest du dir auch nicht einfallen lassen. Und sowas gab es hier wohl auch mal, eine Aktion Nicht meine Ministerin, Berlin 2012. Also gegen. Ist das die Schwese? Nee, das war natürlich nicht gegen die Schwese. 2012 war nicht die Schwese. Steht die da nicht? Okay. Ach so, ob die da steht, das weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, nein. Aber auf jeden Fall, das war ja gegen Christina Schröder dann. Ach, okay. Make feminism a threat again. Ja, danke. Ich meine, was würdet ihr sagen, wenn irgendwelche bekloppten Nazis mit Make Nazism a threat again um die Ecke kommen? Was soll der Blödsinn? Rampenworkshop. Oh mein Gott, was ist das? Greiz, 7. März. Antifaschismus ist feministisch. Ich meine, okay, die haben nicht wirklich viele Elemente, die sie da irgendwie zusammenwerfen können und sie erfinden neue, aber wie sind die Verbindungen da? Was ist das? Guck mal, wie ehrlich dieses Bild ist. Ja, ne? Weg mit 219a, aber im Hinterkopf eigentlich weg mit 218. Dabei finde ich 218 eine völlig machbare Regelung. Also niemandem wird was getan dabei. Und es hält... Das ist echt. Aber es gibt es nicht, diese Türöffner-Sache. Wien, 8. März. Hier gibt es ab 17 Uhr eine. Geh mal kurz höher. Das waren auch nur queere Lesben-Migranten. Ja. Irgendso. Nee, das ist Frauen-Lesben-Migrantinnen-Demo. Blablabla, Zukunft. Femfest. Femm-Sternchen-Fest. Gleich zwei Veranstaltungen gibt es direkt am Frauentag in Basel. Das Femfest. Da kann ja die Dingens hingehen hier, Tamara Wernli. Also, Mädels, heute Abend den Großraum Siegen weit umfahren. Nicht, dass ihr da irgendwo reingeraten Nicht, dass ihr ins Fotzenfest geraten habt. Ja, das hat mir noch deutlich mehr Spaß gemacht, als ich erhofft habe. Hier weist noch jemand hin auf Make Feminism a Threat Again. Vielen Dank für die ausführliche Liste. Ich werde auf 13 Veranstaltungen gleichzeitig gehen. Ich bin transexistenziell, ich kann überall sein. Das Bündnis. Feministisch kämpfen. So mit an den Haaren ziehen und kratzen. Darmstadt, Veranstaltung zur feministischen... Ja, das sind Sachen, die wahrscheinlich übelst feministischer Kneipenabend. Salongespräch, zwei Feministinnen, zwei Generationen. Oh Gott, was sehe ich hier? Nein, bitte. Chris, tu es nicht. Chris, nein, Menschen sind schon für weniger gestorben, okay? Komm. Ich mute, aber ich schaue. Effekt des Streets am 8. März und immer. Nicht schauen. Boah, cool. So Akte X-mäßig. So. Nee, das ist so eine Unix-Konsole einfach. Boah, hier, Wahnsinn. Okay, ja, okay. So eine Montagemusik aus den 80ern muss da drunter. Attack, yeah. Und dann sind wir zu viert mit dem riesen Ding durch die Stadt gegangen. Hat keine Sau interessiert. Mitten in der Nacht auch noch. Außer Und dann kam der Bus und wir haben einfach mal eine Bengalo angemacht. War cool. Ja, das ist. Zwei Bengalos hatten wir sogar. Für die Nicht-Hannoveraner, es ist Linden in Hannover. Das ist so das Kreuzberg von Hannover quasi. Also so das linksalte Viertel. Aber blockieren die nachts, wenn jemand mit dem Bus fahren will, den Bus? Sind die doof? Ja, das ist halt ein Bus, so muss man jetzt blockieren. Aber die beschädigen hier offensichtlich auch Eigentum der Stadt oder der Stadtwerke Hannover. Das oder? Ist die Region Hannover, die der Regiobus. Feminist Attack. Ja. Was? Gut aus, der Bus. Schön. Was? Ja. Leute, bitte. Warte, pausier mal. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Lesben, Trans ist eine alltägliche Erfahrung auf Straßen, auf Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im eigenen Schlafzimmer. Sie gehört zur Normalität eines gewaltvollen Geschlechterverhältnisses. Geschlechterverhältnisses! Seit der Silvesternacht in Köln werden die Stimmen immer lauter und unerträglicher, die das Problem in der Kultur der vermeintlich anderen suchen. Wir sind wütend. Stell dir einfach vor, du liefst dann so im eigenen Schlafzimmer und auf einmal ist sexualisierte Gewalt da. Auf einmal. Wir sagen, das Problem ist die sexistische und rassistische Kultur, in der wir leben. Eine Kultur, in der sich die breite Öffentlichkeit nur über sexualisierte Gewalt entsetzt, wenn sie sich rassistisch instrumentalisieren lässt. Die Silvesternacht in Köln hat einen medialen Ausnahmezustand produziert. Die zwei Monate später bekannt gewordenen systematischen Übergriffe auf geflüchtete Frauen und Mädchen durch das Wachpersonal einer Kölner Unterkunft finden hingegen kaum Erwähnung. Wenn wir Sexismus effektiv bekämpfen wollen, müssen wir zugleich antirassistisch agieren. Amen. Oh mein Gott, Mann, Neo, bitte, wach auf. Nicht in der Matrix sitzen. Alter, den kannst du doch nach dem zweiten und dritten Teil nicht mehr ernst nehmen und wirklich zitieren. Ich bitte dich. Unser Feminismus setzt seine Hoffnungen nicht in bürgerliche Gleichstellungspolitik. Zu oft ermöglicht sie die Emanzipation der einen auf Kosten der anderen. Rassismen und Klassenverhältnisse setzen sich unter ihrem Deckmantel fort. Rassismus im Speckmantel, Alter. Was ist da los? Ach Gott, das ist ja endlos. Alter, haben die Manifest geschrieben? Das Problem von diesen linken Gruppen, das ist endlos, das Zeug, will auch keiner lesen. Deine Sonic-Fanfiction, das interessiert keinen. Wir solidarisieren uns mit Trans- und Interkämpfen, die heute Personenstandswechsel und sichere Hormonabgaben ermöglichen. Das heißt, ihr kümmert euch um wahrscheinlich weniger als 1% der Bevölkerung. Und wollt an deren Lebensumstände die Lebensumstände von 99% der Leute anpassen. Viel Spaß auch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ach, ne? Ja, ne? Guck mal hier. Ehe für alle ist ja auch zu wenig. Ja? Ist ja eigentlich nur eine Formalität. Nicht genug Leute haben schon gearbeitet. Du hast formal gesagt, 5 € ins Formalschwein. Okay, ja, tut mir leid. Hier sind meine formalen 5 €. Ja, ist aber auch doof. Ich habe formal bezahlt. Ist das eine neue Kryptowährung, dieses Formal? Formalcoin. Bald werde ich das machen. Es ist keine richtige Münze, es ist nur formal. Was ist denn heute Abend im Wasser gewesen, ey? Chemtrails und Chemicals in the water that turn the freaking frogs gay. Ja. Guck mal, so habe ich lange nicht mehr gelacht bei der Hollywood-Produktion zum Beispiel. Ja. Sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und unser Feminismus ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Ja, irgendwie, vielleicht ist das so ein Problem bei euch. Wir bekämpfen jede Form von Herrschaft, den Staat, der sie institutionell absichert, und die Bullen, die diesen Staat schützen. Alter, scheiß Bullen, Alter. Schützen wir Leute, nehmen uns Bullen. Den Raum, Alter. Ich habe heute auf der Demo jemanden gesehen, der hatte so einen Jutebeutel drauf, so gehabt, da stand drauf, Friends, don't let friends become cops. Ja, cool. Und währenddessen, einfach müsst ihr euch vorstellen, da steht diese Person auf dem Platz, während links und rechts Polizisten dastehen mit 2 Autos, ja, und sichern die Demo ab. Ja. Das ist echt toll. Polizisten sind voll scheiße, aber hey, hilf mal. Ja, da sollte es ein Gesetz für geben, dass Polizisten dann nach Hause gehen dürfen, Feierabend haben. Ja, du solltest eigentlich den Polizisten sagen, nein, und sie müssen nach Hause gehen. Wenn die Demonstranten irgendwas durch die Gegend tragen, dass die Polizisten sich dann überlegen dürfen, ob sie nicht Feierabend machen. Ja, ne? Ich habe die Woche das PEN-Kollektiv Deutschland geht klauen auch auf Twitter gefragt, ob sie mir vielleicht erklären können, was sie glauben, wovor die Menschen aus Flüchtlingsländern fliehen. Ne? Die fliehen nämlich genau vor Rechtlosigkeit und davor, dass der Staat eben nicht mehr in der Lage ist, ihre ureigensten Rechte von Unversehrtheit und Ähnlichem zu schützen. Und wir sollten irgendwie dankbar dafür sein, dass wir, mag es ein fehlerhaftes Instrument sein, aber dass wir die Polizei haben, die zumindest noch Teilen der Kriminalität Herr werden kann, hier und da. Also wenn es, ich meine, die sind zu blöd, aber das ist halt wieder dann so eine Fantasy-Geschichte. Das ist wie mit, wenn der Feminismus am Ruder ist, gibt es keine Kriege mehr, weil die Frauen ja sowas nie machen würden. Das ist genauso dumm. Natürlich würde sich wieder der Stärkste irgendwie durchsetzen und halt dem Schwachen auf die Fresse hauen, damit er sein Essen kriegt. Klar. Erzählt doch keinen Scheiß. Jetzt und in Zukunft. Drumroll. Ja, genau. Fick dich, 700er Bus. Die haben es aber gezeigt. Jetzt gehen wir erstmal zu Starbucks. Das ist ja, ja, Starbucks gibt es in Linden, glaube ich, noch nicht. Der würde sich da auch schwer durchsetzen. Die haben ja schon im Dens-Biomarkt irgendwie ein paar Mal die Scheiben eingeschlagen, die Idioten. Wir nehmen uns den Raum. Ja, cool. Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit irgendwie linksversifften Aktivisten, ist, dass sie einfach eben, wenn sie irgendwo hingehen, zum Essen zum Beispiel, sie sich halt einfach so keinen Raum reservieren. Weißt du, sie gehen hin und beschweren sich dann, dass da irgendwie nicht genug Stühle da sind. Ja, das Lustige ist, hier bei mir ist das linke Kulturzentrum in der Innenstadt dicht gemacht worden. Das war in einem Gebäude vom Gewerkschaftsbund unten drin und da haben die ja am Wochenende mal richtig schön Party und alles, aber sie haben es nicht auf die Reihe gekriegt, den Exzess einzuschränken. Weil wenn man sich den Raum nimmt und ihn hinterher wie eine Müllkippe verlässt, also den Raum, dann oder die Umgegend von diesem Club, dann muss man sich nicht wundern, wenn selbst der DGB irgendwann sagt, ihr müsst jetzt gehen. Und dann gab es natürlich riesen Aufschrei. Und das ist ja hier unser linker Punkt und das kann doch nicht sein und überhaupt, aber der DGB hat es durchgezogen. Das ist das Problem. Die machen ja nichts in den Räumen. Die machen nur Sachen kaputt und finden alles scheiße. Was bringt uns das? Nix. Ja, ja. Haben wir noch irgendwas? Man muss sich die alles scheiße finden als einen glücklichen Menschen vorstellen. Du bist immer so verbindend, Chris. So. Freundlich. Ja. Oder wie war der andere Spruch von Adorno? Ja. Kulturmarxismus, Kulturmarxismus. Ich meinte jetzt gerade das, was OPEX vorhin nehmen. Ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. In diesem Sinne. Aber was jetzt von Brecht ist, ist hier, jetzt habe ich es vergessen. Es gibt keine richtigen... Der Haifisch, der hat Zähne. Es gibt keine richtigen Brecht-Zitate im Falschen. Im Gesicht. Ja, genau, hier, ein richtiges Brecht-Zitat ist, stell dir vor, es ist Feminismus und keiner geht hin. Das ist von Brecht. Ich glaube auch, ja. Das hat er gesagt. Ja. Als auf der queeren Demo war. Also ich bin... Reis, willst du auch noch... Ich bin für mehr Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Mehr Rationalität im Feminismus. Wenn schon Feminismus, dann. Das ist ein langweiliger Scheiß. Ja, ne. Außerdem unerfüllbar. Ich will nicht Tschüss sagen, aber ich fordere mehr Glück und Rationalität und wünsche allen eine schöne Zeit bis zum Sonntag. Ja, und lasst euch nicht gendern und gendert niemanden und schön auf Pronomen achten. Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer nicht fragt, macht's gut. Tschüss.